am 27. Spieltag nach Hause geht. So, ich nehme jetzt übrigens auf. Ihr Sackgesichter, jetzt geht's los. Wir müssen uns gleich mal auch, dann machen wir es halt on-air synchronisieren. Wenn das jetzt nicht wollt, dann machen wir es on-air. Naja, es liegt doch nicht an uns. Natürlich liegt es an euch. Nach welchem Kriterium sollen wir uns denn jetzt synchronisieren? Das macht doch viel mehr Sinn, wenn nachher eine Uhr da oben steht. Schnitt. Man kann sich nach Schnitten orientieren. Nach Schnitten. Sind mir Sekunden lieber. Ricky, wir sind doch hier nicht bei der B-Smart Academy. Das stimmt. Also nun. Habt ihr schon die Gladbach-Aufstellung? Seht ihr das mit der hängelnden Spitze, Raphael? Ja. Das haut die Dinger hier weg heute Abend, wirklich. Warte, ich muss dich da wirklich unterbrechen. Dieses Hakenkreuz, das stört mich massiv. Was soll denn dieses Hakenkreuz da in der Mitte? Jetzt erstmal ein kleiner Karlauer. Gladbach mit der hängenden Spitze und Jessica Kastrop. Na? Jetzt schön, oder? Mit der tropfenden Zitze? Der wirklich Naturbrust. Oh, aber eure Trikots sind schön. Ich finde die auch schön, ja. Dieses Ding, das ist echt so unfassbar. Das erinnert mich wirklich an ein Hakenkreuz. Ja. Ricky, wo würde ich heute hier nochmal eingefangen haben? Weil du bist ja unterwegs von einem Börsenstunt zum anderen. Da wollte ich mit dir nochmal heute über 163 sprechen. Kurz. Selbstverständlich. Ich weiß alles. Ich habe mir nämlich heute wieder... bei mir kommen die Protagonisten, Jungs. Die Gladiatoren. Ich bin immer noch bei Gladbachs Aufstellung, Pocho. Ich glaube, du musst nachher länger Pause drücken. Also bei mir ist auch Zusammenfassung vom Champions-League-Finale. Ja, du bist doch mitten im DFB-Pokalfinale. Aber warum steht denn da live? Ja, solange da nicht das Supercup-Spiel oder was das war, ist übertragen wird, oder Chris? Weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern. Bayern, also wenn man bei der UFC bleiben mag, dann sieht es jetzt so aus, Bayern 1-1. Spiel gewonnen, eins verloren, Pflichtspiele. Richtig, völlig. Ist nicht unbedingt eine positive Bilanz. Da kann sich der Telekom VfB... Cup ein Pflichtspielturnier? Nee, ne? Nicht Telekom Cup. Hier das andere Spackenfest. Guck mal hier, guck mal, Pep. Da bin ich noch nicht. Bei mir hat jetzt der Junge den Ball von diesem Trichter da weggenommen. Ja, bei mir ist schon hier die Nationalhymne. Oder was auch immer. Nationalhymne von jedem Spieler. Wo ist die Führung? Ich hab, die singen wirklich die Nationalhymne. Ich kacke ab. Ja, weil der Führer da ist. Siehst du doch am Hakenkreuz. Da muss, ich hab da was nicht mitbekommen. Hans Beckenbauer ist also im Stadion. Andere Führer gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr. Nicht mehr, nee. Und zwar zu Recht. Absolut, ja. Da müssen wir noch mal... Ricky, ich möchte ein Wort zu Shia LaGeouf mal von dir bekommen. Ja, unwichtig. Oh nee, dann singen die auch noch mit so einem Opernhans. Das ist ja gar nicht wahr, oder? Ich glaube nicht, dass der Opernhans heißt. Ich glaube aber so einen Zwischennamen. Richard Opernhans. Ich würde ausmarken, wenn da jetzt ein eingeblendet wird. Opernhans. So cool sind die bei Sky nicht. Beim TFB. Ich habe ja übrigens nur noch bis zum 30.09. Sky. Ja. Das liegt aber daran, dass ich mir sicher bin, bis dahin ist das Ding durch, die Bundesliga-Saison. Und habe ich mir gedacht, das spare ich mir den Rest. Aber denk an Breaking Bad nächste Woche. Du, ich habe Watch Ever. Naja, kommt das da auch einen Tag? Ja, am 17. geht's los. Haben sie gestern, 17. August, ab 17. Nee. August gibt es auch... Ach, eine Woche später schon nach US-Start? Ja, gibt's auf Watch Ever die Folgen in OV. Im OV, ja klar. Also das wird großartig. Ja. Was hat denn das Ganze mit Oralverkehr zu tun? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Manche, du hast es doch noch gar nicht gesehen. Aber jetzt mal im Ernst, ich meine, jeder von euch hat ja hier die Lack und Leder abonniert. Das ist ja eins der größten Aussagen da drin. Ja, ich meine. Zur Braunschweiger Allgemeinen dazu. Ein Kombi-Abo. Guck mal, ihr löst bei mir ist schon hier Seitenwahl und alles. Also ihr seid ja voll nicht up to date. Bei mir ist jetzt schüttelt der schielende Kapitän von Gladbach die Hand von Philipp Lahm. Jetzt ist eigentlich der Balljunge, der da stehen geblieben ist noch. Jetzt Pep Guardiola und Lucien Favre. Das ist auch ein Okay, dann wissen wir jetzt also, Pocho ist ganz weit vorne, dann komme ich und dann kommt Enrico. Da sieht man aber das Problem, du kannst nämlich nicht Pause machen. Scheiße! Chris, also es ist letzten Endes zwischen uns beiden der Abstand entscheidend. Ja. Also dann sag doch mal, was du jetzt siehst. Potschus, also, mach mal Pause, ja, wenn du bei 5 Sekunden bist. Was? Bei 5 Sekunden im Spiel, ja? Ja. Ja, das kriege ich hin. Aber dann könnte es natürlich schon 0-1 stehen. Ne? Wirklich? Das ist völlig richtig, aber das ändert halt nichts an unserer Technologie, die wir jetzt hier... Gibt's ja gar nicht. Thomas Strunz ist jetzt hier Schiedsrichter, sehe ich gerade. Ist ja Wahnsinn. Der gefällt mir beim Doppelpass ganz gut. Ja. Unglaublich. Übrigens, also, der VfB, habe ich jetzt investigativ herausgefunden, könnte deswegen nicht im eigenen Stadion antreten gestern, weil Robbie Williams am Sonntag ein Konzert gibt. Das war der Robbie, ja. So, jetzt hört bei mir so ein hässlicher Kia durchs Bild. Mhm. Also mal so zur Info, bei mir ist jetzt gerade Anpfiff der 51. Bundesliga-Saison. Herzlichen Glückwunsch, Pocho. Danke. Das ist so, in verschiedenen Kontinenten Silvester feiern. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt mal bei 5 Sekunden Pause gemacht. Okay, ich sage, wenn ich bei 5 bin, sage ich, Käsekuchen. Grevenbruch, wie ist es? 51. Bundesliga-Saison. Grevenbruch, eine ganz kurze, vielleicht nur kurze Stellungnahme. Warte. Extra auf den Ball drauf geschrieben, wie immer gehört. Jetzt, 5, jetzt! Hat 5, Alter, jetzt. Ich bin noch ganz weit weg. So, bei mir ist jetzt dann Anpfiff. Wir sollten uns Gedanken machen, dass Hannover und Stuttgart zwar richtige Städte sind, aber Grevenbruch. Aber Grevenbruch das schnellste Internet. Ja. Nee, Moment mal. Das hat ja mit dem Internet nichts zu tun. Nein, ich weiß, sie gehen ja über mehrere Schnittstellen. Ja, Potscho guckt wahrscheinlich am TV. Ja. Ja. Definitiv. Ich auch, aber über die Xbox. Das kannst du natürlich nicht vergleichen. Nee. Boah, wie fandest du die Werbung? Ich will mit einer Telekom-Box vergleichen, eine Xbox, hallo. Sag mal, höre nur ich das oder ist da so ein Knister auf der Seite? Das ist bei Potscho, der hat einen Steppel noch nie rausgezogen. Dachte ich. Stecker? So besser? Sieh mal, ja, auch. Sehr gut, Potscho. Ich dachte, ich erwähne es mal unauffällig. Oh, ich muss ja noch meine Tipps abgeben für das Tippspiel. Ach so. Ja. Dann mach mal. So. Übrigens, was uns heute noch alles blüht, das ist, ich möchte mit euch beiden noch die Meister der europäischen Top-Ligen tippen. Die weiß ich, ja. Und damit möchte ich von euch noch wissen, wer die erste Trainerentlassung wird. Und ich möchte wissen, welcher Verein den Torjäger, den Torschützenkönig stellt. Beziehungsweise wer überhaupt Torschützenkönig wird. Ich finde übrigens viel wichtiger diese kombinierte Sache. Soll ich dir was ausdrucken? Ist aber schön, dass ich da jetzt noch... Vielleicht ein Ball? Das würde wenigstens zum Podcast passen. Mhm. Ein Ball. Was möchtest du denn haben? Ein Rohr. Ein Rohr? Ein Ruh. Ach, ein Ruh. Jetzt. Ein was? Der Papa, die Mama und das Kind. Gibt's das? Hat eigentlich jemand von euch schon aufs Spiel geguckt? Nur der Ruh. So, jetzt gucke ich mal. Ruh, hier ist er. Den da, guck mal, dann kannst du ihn ausmalen. Mhm. Ja? Dann mache ich den groß, schau mal. Was ist denn ein Ruh, Ricky? Von Winnie Pooh. Ach, der gefällt dir jetzt nicht? Ein Pooh. Der gefällt dir nicht? Mist. So, dann müssen wir dann nochmal einfach alles durchgehen. Hier der die Mücken fängt. Der ist doch niedlich. Wo in der Mama ihrem Beutel drin ist. Hier, das da. Da, dann kannst du das ausmalen. Und Raphael haut jetzt das Ding rein. Fertig. So, guck mal, jetzt ach so, der Potscho, der weiß ja schon, wie es ausgeht. Mensch, ich wollte Spannung Spoiler, Potscho. Ja, für mich, ich brauche eigentlich den Stream gar nicht anmachen. Ich habe auch noch nicht hingeguckt. Ich bin gerade hier auf der UFC-Page. Potscho, bei wie vielen Minuten bist du denn jetzt? Ich bin jetzt bei 3:03. Ich bin bei 2:55. Okay, dann bleiben wir so. Ja, klar. Bis zum 30. September auf jeden Fall. Wie fandest du den Clip von Uriah Faber und Assassin's Creed Black Flag? Das habe ich mir nicht angeguckt. Ich fand es ein bisschen merkwürdig. Machst du die Tür bitte zu, Spatz? Ja, du mich auch. Bitte, was? Du fandest es merkwürdig? Ich fand es ein bisschen merkwürdig, ja. Ich habe es mir, wie gesagt, nicht angeguckt. Ist der Ball im Netz, oder was? Nein. Patrick Herrmann? Nee. Nein. Aber Pep Guardiola hat schon vor Patrick Herrmann gewarnt. Ausdrücklich. Ja. Ja, hat er. Zu Recht. Wahrscheinlich, oder Pocho? Du kennst dich da besser aus. Ich habe die Frage jetzt akustisch nicht verstanden. Patrick Herrmann, ist das jemand, vor dem man sich fürchten muss 2013, 2014? Ich glaube eher nicht. Fürchten ist da das falsche Wort. Aber er hat ja auch in den letzten zwei, drei Jahren nicht so ganz schlecht gespielt. Das stimmt. Tja, wenn wir nur auch so einen Spieler hätten, von dem wir das behaupten könnten. Redest du von uns beiden oder was? Von Bayern und Stuttgart? Hauptsächlich eher von der letztgenannten Mannschaft. Ich habe mir ja heute die, glaube ich, unterhaltsamste Pressekonferenz der Welt angeschaut. Die vom HSV? Die vom VfB. Ah, ich habe die vom HSV. Alles. Bruno, frisch gestylt, aus der Dusche gekommen. Schön. Erste Frage vom Pressesprecher des VfBs. Also er hat so eingeleitet, ja, oh, das ist aber fast schon eine Torschuss jetzt, wa? Mhm. Tja, der VfB seit 5 Jahren in Mainz ohne Sieg. Also das finde ich erstmal schön, wenn man so eine Saison eröffnet. Bruno, was macht ihr, damit es am Sonntag anders wird? Und dann war Ruhe im Puff. Ja. Hat er nichts gesagt? Ja, der hat eine Weile gebraucht und hat sowas gesagt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber in der Art wie, ja, Gewinn. Also, im Spiel praktisch direkt jetzt keine Lösung ein, wie das. Aber wir haben ja heute Morgen, oder wann das war, schon mal darüber gesprochen, als Bruno Labbadia ein Interview gegeben hat, wo er sagte: Nee, das war Freddy Bobic. Freddy Bobic war das. Da wurde ja gefragt: Hey Mensch, sind du denn jetzt schon bereit für die Bundesliga? Weil es war ja gegen Plov, wie heißen die? Das kommt drauf an, wer dem Verein gerade Geld gibt. Also Plov. Das war ja gar nicht so überragend. Da hat er gesagt, Bundesliga und Europa League Qualifikation, das sind zwei ganz andere Paar Schuhe. Also gehe ich mal davon aus, dass die Bundesliga nicht so stark ist wie Plovdiv, oder? Ich wusste natürlich nicht, dass es Freddy Bobic war. Da muss man jetzt einschränkend sagen, den kann man nicht ernst nehmen. Das ist letzten Endes ist das unsere Blendgranate. Die schicken wir immer vor, um gegnerische Scouts zu verwirren. Mhm. Jetzt muss ich mal ganz kurz Luft holen, weil der Ter Stegen den Ball gehalten hat. Du, Pocho, da muss ich dich mal was fragen. Jetzt, pass auf, ich habe ja einmal eure Transfer-News-Ausgaben gehört und ich steige da noch nicht so richtig durch. Ist der Ter Stegen jetzt bei Barcelona und nur ausgeliehen an Gladbach oder was ist jetzt Stand der Dinge? Nein, Ter Stegen hat ganz normal laufenden Vertrag bei Gladbach. Aber da gab es doch mal dieses komische Gerücht, das habt ihr doch mal besprochen, oder? Ja, aber dazu ist es nicht gekommen. Danke. Vielleicht haben sie sich dann nochmal das Footage angeguckt der letzten Saison und, des, und der Nationalmannschaft. Und verpflichten jetzt Timo Hildebrand. Auch schön. Mhm, schön. Irgendwann muss es ja mal klappen. Ja, naja, jetzt auch schon 32, ne? Ja. Wenn du den fragst, was mein größter Fehler, was nicht meiner war, also den wüsste er wahrscheinlich nicht, aber sein größter Fehler würde ich behaupten, war... Nach der Meistersaison wegzugehen. Ja. Ja. Absolut. Na, wo ist er denn noch hingegangen? Ins Ausland, ne? Valencia. Und das war ja so, dass der Trainer den gar nicht wollte. Der hat klipp und klar gesagt, nö, mit dem kann ich nichts anfangen. Hat ja auch nicht gespielt. Nee, aber der Präsident wollte den unbedingt. Und letzten Endes hatte Valencia dann in dieser Saison, ich glaube, das war 2007, 2008, hatten die 3 gleichwertig gute Torhüter. Also alle so, was ist das? Ist das internationale Klasse oder ist das... Valencia war zu der Zeit noch ganz groß. Da hatten sie auch noch David Villa und all die ganzen Granaten. Ja, ich meinte jetzt eigentlich gar nicht so sehr, welchen Stellenwert Valencia hatte, sondern die Torhüter, die sie da hatten, diese 3. Die waren alle auf dem Hildebrand-Niveau. Also ich würde mal sagen, damals internationale Klasse. Ja, da war Hildebrand wirklich ein guter Junge. Ja, der hat... Ulle! Ulle! Mhm. Mit der Herrenhandtasche, ne? Das ist unser Starspieler. Ulle. Pocho, ich gehe mal bei euch davon aus, dass der Raphael, sagt er, glaube ich. Der Raphael. Genau. Ja. Sagt man so. Er sagt grundsätzlich, ist festgeschrieben so. Ja. Das ist Teil der Popkultur geworden, ja. Ist das, absolut. Ist das jetzt euer, wie nennt man es? Euer Face of the Company oder? Posterchild. Ja. Ah, ich weiß nicht, also ich glaube, dass die in dieser Saison durch 2 Transfers, besonders halt durch den Kruse-Transfer auch, der ungefähr die Hälfte gekostet hat, natürlich 2 offensiv starke Spieler verpflichtet haben. Wer da jetzt der Fame-Charakter mehr ist, wird sich in der Saison einfach daraus kristallisieren, wer mehr Tore schießt, beziehungsweise und wichtiger für die Mannschaft ist. Und wer mehr T-Shirts verkauft. Ja, das auch, aber das natürlich still to come sozusagen. Gibt es denn auch für einen Raphael und für einen Maserati Max auch schon so Schweißbänder und Basecaps? Das Problem ist natürlich bei Maserati, Max, sind die Schweißbänder mit Diamanten bestickt. Mhm. Gibt wahrscheinlich auch bald eine eigene Maserati Max Radkappenkollektion. Oder ein Auto. Ja. Maserati Max. Ja, das ist dann so ein Maserati SUV. Ja. Entschuldigung, Quatsch, ich hab dich unterbrochen. Nee, ach, hör mal, alles gut. Aber ich glaube halt, dass das wirklich das daran gemessen wird, wer wichtiger für die Mannschaft ist. Und das können beide sein. Und ja, von daher ist das halt schwierig zu beantworten, wer da jetzt der in Anführungsstrichen Star der Mannschaft ist. Ne? Also ich meine, ich bin immer jemand, was mir viele immer so ein bisschen nachhalten, dass das irgendwie so altes Denken ist. Aber ich finde immer, dass jemand, der sich die Zähne auf den Rücken schmiert sozusagen, damit schon ein gewisses Statement setzen. Das tut Kruse ja mit der Nummer 10. Und ja, vielleicht kann er diese Rolle auch ausfüllen. Geht ja hier schon mal. Ball ist abgefällt, schön, ja. Gut. Oh Gott, ja, ich weiß noch nicht, von was ihr jetzt redet, aber irgendwann werde ich es auch erfahren. Ach, dieser abgefälschte Ball, okay. Ja. Ja. Und hier auch der Neuzugang eben Christopher Kramer, der hat mir in der Vorbereitung eigentlich ganz gut gefallen. Wo kommt der her? Der ist ausgeliehen aus Leverkusen und für 2 Jahre und der ist schon oft on fire, würde ich sagen. Also der ist gut. Scheint so, als ob sich alle Bundesliga-Vereine verstärkt haben, außer einer. Ach komm, Kocka Rausch und Moa Abdelau für 4,5 Millionen, das ist doch klasse. Niedermeyer hat sich jetzt verletzt, fällt 6 Wochen aus. Ja. Es läuft. Ja, und Ibrahima Traoré, da weiß man auch noch nicht, ob der ja nicht bald weg ist. Und bei Bayern, wer ist jetzt da bei euch der Star? Bei Bayern der Star? Naja, da ist ja mir schon klar, dass es da viele gibt, aber es gibt nein, es da... Ricky, da habe ich eine ganz einfache Antwort. Ja. Das sind die Fans. Oh Gott, ist das widerlich. Echt. Ich glaube, von den Fans, die da heute in München im Stadion sind und Bayern-Fans sind, ist nicht einer auf irgendeinem Auswärtsspiel dabei gewesen. Ach. Natürlich, da reisen immer nur die an, die da ums Stadion herum wohnen. Ihr habt doch keine richtige Fankultur. Das ist doch österlich. Ich bin morgen im Stadion. In Hannover, genau. Da haben wir richtige Fankultur. Da wird es aber richtig schön. Ich glaube, es wird eine schöne Atmosphäre geben. Und jetzt das 1:0! Ja, bei mir noch nicht so richtig. Ja, Potsche, du bist noch im Soll. 1:7 hast du gesagt, ne? Rot. Ja, ich bin noch voll im Soll. Ja, gut gespielt. 1:0. Ja, Tor! Auch hier. Also. Ein Robben. Der hat es jetzt irgendwie drauf gerade, wa? Ja, Robben, der scheint irgendwie unter Guardiola, weiß ich nicht. Der findet vielleicht wieder zu seiner wirklichen Superstärke zurück, die er für mich in der ersten Saison bei Bayern München hat. Und bei Chelsea und bei Real, da war er auch konstant so ein Working Horse. Ja. Wirklich in den letzten 2 Jahren war er wirklich sehr ausrechenbar, ne? Aber schön. Nee, freut mich. 1:0, erster Tabellenführer der 51. Bundesliga-Saison. Danke. Eieieiei. Dafür kriegt 96 morgen einen zweistelligen. Du wirst es sehen. Am Ende dieser Saison lachen wir. Und von wie viel Champions League Finals habt ihr denn zuletzt mal welche gewonnen? Immerhin eins. Und ihr, Stuttgart? Es ist schwierig, nach so einer Saison euch ans Bein zu pissen, aber dafür spielt bei euch nicht Robbie Williams am Sonntag. Sag mal, wolltest du gerade sagen, dass Stuttgart Meister wird? Da muss ich mir fast übergeben. Nee, das wollte ich damit nicht sagen, aber ich denke schon, dass Bayern Meister wird, nur ich hoffe nicht so deutlich, wie ich mir das aktuell vorstelle. Was denkst du denn? Wie kommt ein Stuttgart ins Ziel? Es ist 30. Für mich ist das jetzt eine Chance und gleichzeitig auch ein Risiko. Also weil prinzipiell von der Mannschaft her, das ist eine richtig lame Truppe. Also da ist jetzt auch wirklich nichts, was mir Mut macht. Da sind jetzt nicht irgendwie offensiv gute Leute mit dabei oder was. Ich bin auf den Leitner gespannt, Ricky. Ja, aber der wird auch nicht... Das ist ein Sechser, der kann vielleicht stabilisieren, aber das reicht nicht. Und ich glaube auch, ich meine es ja eben, man weiß es nicht so richtig, was einem da so erwartet. Warte mal, ach nee, wenn ihr noch nicht gejubelt habt, fällt wahrscheinlich kein Tor. Und letzten Endes ist das die Chance, die Stuttgart hat, dass keiner so richtig weiß, was das eigentlich jetzt soll und dass man dann irgendwie so eine Überraschungsnummer da schafft und auf Platz 4 oder 5 landet. Aber davon gehe ich nicht aus. Ich denke, dass Stuttgart unten mitspielen wird. Entweder Niemandsland oder wirklich Abstiegskampf. Also das ist wie 96. Niemandsland oder Abstiegskampf. Hey, ich würde Hannover schon noch ein bisschen über dem VfB sehen. Aber ja, also ich sehe das ja immer als Chance, wenn man so, also es muss ja irgendeinen Grund haben, dass man sich auch eigentlich gar nicht so sehr bemüht um diverse Spieler. Ist ja jetzt nicht so, dass der VfB da an jedem zweiten Spieler dran war. Redest du jetzt von Diego Contento? Nee, das habe ich ja nur so gesagt, dass ich sowas gut gefunden hätte, wenn Stuttgart da mal was versucht hätte und den vielleicht mal ausgeliehen hätte oder so. Aber es sind ja andere Spieler, die man, die sag ich mal, gerade so zu Gladbach gehen oder so. Ja, also das ist ja definitiv eine Möglichkeit auch für einen VfB, so einen Raphael zu holen. Aber da wird sich halt überhaupt nicht um solche Spieler wird sich halt nicht bemüht. Also ich weiß halt nicht, ob das so ein bisschen auch arrogant ist, dass man denkt, ja, wir holen doch nicht hier die Allstars aus sonst woher. Freddy Bobic, oder heißt er eigentlich, ihr sagt Ferdi Bobic, ne? Arschloch, sagen wir meistens. Ach so. Der hat ja gesagt, der Anspruch des VfB Stuttgart muss sein, um die Euroleague-Plätze mitzuspielen. Ja, der Anspruch schon, aber die Mannschaft halt nicht. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Hat nicht Kind auch von Platz 3 bis 6 gesprochen? Entschuldigung, 2-0. Ja. Ei, Ter Stegen. Nach 15 Minuten. Ah, jetzt wird es dann nur noch ein 2-7. Mhm. So, auch in Stuttgart fällt das 2-0. Also ich bin trotzdem noch... Guter Dinge. Wir haben ja ein wundervolles Tippspiel gestartet. Und auch da bin ich noch im Soll. Also von kommt daher... Kommt jetzt wieder eine Stelle, die ich rausschneiden muss? Nee, sondern ein Tippspiel unter uns, das wir gemacht haben. Unter Feinden? Unter uns. Ja. Bei was wir auch auf der Seite darstellen. Ja, genau. Auch da bin ich ja halt noch voll im Soll. Also von daher, das ist ja das Einzige, was zählt in Zukunft für mich, die Ergebnisse, die ich da gegen euch mache, um halt die gewagt genannte Summe von dir von mindestens 250.000 Slotty gewinnen zu können. Ja, wir wissen ja noch nicht, was der Verlierer machen muss. Bis im Moment ist Top-Favorit eine Woche Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Ich bin immer noch dafür, eine komplette Saison die Frauen-Bundesliga reportieren. Reportieren vor allen Dingen. Ja, von 2014, 2015 jede Woche die aktuellen Ergebnisse inklusive Insider-Informationen. Ja. Das ist eine ordentliche Strafe, weil das ist wirklich das Widerlichste, was man machen kann. Frauenfußball gucken. Das Problem ist nur, was ich darin sehe, Ricky, wenn man das dann auch noch vielleicht in so eine Podcast-Form presst, dass das dann nachher noch erfolgreich wird. Das wäre das Problem dabei. Ne? Ja, der VfL Wolfsburg wieder mit seinem Klassentransfer von Nina Müller. Oh. Ne? Aber hier die Borussia! Raphael! Wird sich sein, als ob es gleich spannend wird. Mini-Pli-Raphael. Das Gute ist ja, wenn du über Frauenfußball sprichst, du musst es dir ja nicht angucken. Du kannst ja irgendwas erzählen, weil es guckt ja kein Mensch. Völlig egal, was ich da erzähle. Ich muss nur gucken, dass hinten raus irgendwie... Ein Ergebnis und ein Name stimmt. Ja. Und deswegen würde ich... Also das ist mein Vorschlag. Frauenfußball-Bundesliga 2014, 2015 bei 4 Ecken, 2 Elfer. Genau, der muss ein Sonderreferat halten. Ein 45-minütiges Referat über die abgelaufene Frauenfußball-Bundesliga. Nee, Chris, so einfach geht's nicht. Es muss wirklich eine Dauerbestrafung sein, über die komplette Saison. So viele Mannschaften haben doch diese Frauen gar nicht. Das wäre mal interessant. Wie viele haben die wohl in der Bundesliga? 12, habe ich schon nachgeguckt. 12? Nee, habe ich nur geschätzt. Warte mal. Gibt es überhaupt viel mehr Frauen, die denken können? Nee, oder? Gibt doch gar nicht so viele. 1, 2, 3, dann kommt eine 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tatsächlich. Nein, das gibt's ja gar nicht. Jups, Leverkusen, Kloppenburg, FC Bayern, Duisburg, Jena, Freiburg, Essen, Hoffenheim, da, Sindelfingen, Wolfsburg, Frankfurt, Potsdam. Turbine. Richtig, und los geht's am 7.9. mit dem Klassiker. Wolfsburg gegen FC Bayern München. Ich hatte mal eine Kollegin, und da ist fast das 3-0 gefallen. Eine Kollegin, die hatte eine Affäre mit einer Spielerin von Turbine Potsdam. Oh, geil. Mhm. Oh, jetzt. Achso, das war wahrscheinlich die Chance, die du gerade angesprochen hast. Heute, an diesem 9.8.2013, in Klammern einen Freitag, wird hier an der Sendung Samstag Live die zweite DFB-Pokalrunde ausgelost. Unter anderem mit der sehr hübschen Lena Gössing. Spielerin der Nationalmannschaft der Frauen, der Damen. Guck ich mal nach. Ja. Naja. Gibt solche und solche Bilder natürlich, ne? Ja, aber gibt's wenn auch schon von dir natürlich. Wenn schon so losgeht. Also ich habe hier eins gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du das mal unter die Folge posten. Okay. Und also ich schicke es jetzt euch mal hier via Skype. Also das ist, wie gesagt, ja, Lena. Naja, was kommt denn jetzt wieder? Das ist natürlich, wie alt ist denn die da? 5? 10? Ist ein komischer Geschmack, den du da hast. Ja, klar. Aber bei Fußball liegst du ja häufiger geschmackstechnisch. Was will man machen, Chris? Ja, super, ja. Übrigens, interessant, wenn wir schon bei Frauen sind, weil du UFC vorhin angesprochen hast, ich habe Scheilagaf heute ein Interview gehört, da wurde jemand gefragt, was er denkt, mein Drucker reinigt sich übrigens gerade wieder mal, immer wenn ich podcaste, was er denkt, wer das Face von Bellator ist, wer das Face von World Championship MMA ist und von der UFC. Ja. Und bei der UFC hat er zuerst gesagt, Dana White, hat er dann aber gesagt, wenn er einen Kämpfer sagen müsste. Fällt ihm keiner ein. Ronda Rousey. Oh. Ronda Rousey und John Jones. Würde ich übrigens dann auch so. John Jones? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, weil er sehr, sehr smooth ist. Sehr, sehr. Das ist der beste MMA-Kämpfer zurzeit auf der Welt. Pound for Pound, ja, aber er geht ja nicht unbedingt darum, oder? Doch, schon. Also ist ja nichts aus Skill und Außendarstellung. Jetzt habe ich euch mal was geschickt, und wenn die hässlich ist, also es tut mir leid. Natürlich ist die nicht hässlich, aber sie ist wirklich nicht unbedingt, dass ich da mir einen drauf. Ja, es ist nun mal nicht mehr Material da in der Nationalmannschaft. Hat aber Husky-Augen, ne? Ja. Absolut. Husky-Harris-Augen hat er. Na, du musst das eher so sehen wie Evil-Lyn in der unglaublich schlechten Verfilmung vom, oder schlecht guten Verfilmung vom He-Man-Stoff. Das Problem ist halt, Pocho, wenn du da wirklich Lena Gößling eingibst bei Google Bildersuche, dann wirst du mit so ekelhaften Fratzen abgeschreckt, dass die paar Bilder, wo sie dann geil aussieht, auch nicht mehr ausreichen. Ja, sind die natürlich dann kontaminiert. Insgesamt ist das echt eine ziemlich nicht so hübsche Frau. Aber Ronda Rousey und John Jones sind die Faces der Company? Laut Aussage des MMA-Journalisten, ja. Ja, würde ich aber auch so sagen. Ja, die kommen ja auch langsam irgendwo, also Ronda Rousey kommt ja auch im Mainstream richtig an, jetzt auch mit der Rolle in Fast and Furious 7 und sowas. Ja, kurz Dana White. Expendables. Bitte? Und Expendables auch. Ja, und Expendables 3, klar. Aber, ja, aber Fast and Furious 7 war ja recht neu jetzt noch. Ne? Ja. Da kotzt der Dana White ab. Weil er da nicht seinen Finger drauf hat? Nö, weil es in der UFC häufig so ist, ab dem Moment, wenn die Kollegen da andersweitig beschäftigt sind, so schauspieltechnisch unterwegs sind, leidet die Leistung im Oktagon. Okay. Ja, eigentlich, natürlich. Wenn du den Fokus verlierst, kann man verstehen, die Aussage. Eigentlich durchgehend. Jetzt habe ich noch ein Bild von ihr gefunden. Da sieht man wenigstens, dass die ordentliche Titten hat. Und damit, absolut, Chris, gebe ich dir recht, die Frau ist die schönste Frau im deutschen Fußball. Schön, guck mal, ja. Da kann man echt nicht meckern. Mhm. Schön. Man muss jetzt zugeben, dass das Dell-Logo ungefähr die Höhe widerspiegelt. Also ich sag mal so, ein Sport-BH trägt sie nicht. Aber jetzt sag doch mal bitte was zu Scheilagaff. Du weißt ja, ich bin ja, da bist du ja gar nicht der Fall oder der Typ. Ich bin ja einer, der unterstützt ja unsere deutschen MMA-Fighter. Unfassbar. Ich reise ja auch oft zu den Leuten hin und gebe denen noch so ein Personal-Training. Das stimmt. Und Scheilagaff, ich glaube, die würde ich auch noch besiegen. Die ist schon gut. Die hat schon einen ordentlichen Wumms drauf. Hast du den Kampf gesehen? Ja. Ja, ja, gegen warte, nicht sagen. Ich gegen Amanda Nunes? Warte mal, bei mir ist gerade ein. Ihr schießt kein Tor. Siehst du ja, wenn wir ausmarken? Ja, aber es kann ja sein, dass es für euch schon absolut, also Chris, für dich ja sowieso, du siehst das ja überhaupt nicht mehr als Besonderheit an, wenn Gladbach nach 20 Minuten 3:0 hinter sich. Ich guck schon wieder Damenbeachvolleyball. Ja, und der Pocho resigniert einfach. Deswegen dachte ich. Eine Resignation ist noch nicht zu spüren. Nein, nein, da ist ja noch alles möglich. Meine Güte, ist ja noch viel Zeit. Ne? Logisch. Ja, ist ja so. Ja, Amanda Ich bin halt am überlegen, ob ich mit dem Frostfressen gleich schon anfange, denn ich habe mir ein gutes 10er-Paket Milchsnack gekauft und weiß, dieses auch zu benutzen. Aber hier die Chance! Yeah. Pocho, auch in diesem Spiel gibt es nur 3 Punkte. Aber wieder der Raphael, vergessen. Ne? Darf man nicht vergessen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Aber Entschuldigung, Ricky. Ja, Amanda Nunes. Ja, also die Geschichte bei dem Kampf ist halt wirklich, wenn die da 2-3 Mal besser getroffen hätte, und das lag jetzt nicht daran, dass die andere viel besser geschlagen hat, sondern es ist halt so ein, das ist halt Frauen-MMA auf mittlerem Niveau. Mhm. Und, ja, da triffst du mal und triffst du mal nicht. Die hat schon einen guten Punch, die Shayla Gaff. Naja, also, aber ich gucke jetzt nicht so viel Frauen-MMA, aber ich habe da, glaube ich, noch nie einen Knockout gesehen. Also ich persönlich habe ja jetzt nur, weiß nicht, 10 Kämpfe gesehen und meine alle durch Submission. Nee, 10 Frauenkämpfe hast du noch nicht gesehen. Dann lass es 8. Ich habe aber von bei der UFC hast du alle gesehen. Von der UFC, nee, ich habe auch mehr von Ronda gesehen. Okay, dann kann es vielleicht sogar sein. Ja, also es gab schon Knockouts. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber ich bilde mir da jetzt nicht was ein, dass es mehr Submissions gibt als Knockouts bei den Damen. Übertrieben viel. Weil auch Shayla Gaff hat ja jetzt wieder ausgetappt. Oder wurde TKO? Das war ein TKO. Ja. Nee, eigentlich, ist es so wie bei den Männern. Okay. Kann man sagen, vielleicht kann, es könnte schon sein, dass es weniger Knockouts gibt, kann sein, weil die Kraft halt so ein bisschen fehlt, aber so das Verhältnis Decision zu Submission ist ähnlich, würde ich behaupten. Du hast halt jetzt mit Ronda Rousey eine Ausnahmeathletin, sage ich jetzt einfach mal so, die Kämpfe ja wirklich nur durch Armbar beendet. Ja, also das deswegen, ja, und dann hast du noch so ein paar Kandidatinnen, die ähnlich gute Submissions an den Tag legen. Und, die ja. Tate, was ist das für eine? Ja, die ist gut. So, und die kann dich mit Sicherheit auch submitten, aber die hat, ich glaube, gegen Ronda Rousey wird ihre Qualität eher Boxen und sowas sein. Mhm. Ja, würde ich schon so sehen. Wo ist eigentlich Brittany Palmer? Die ist bei mir gerade hier nebenan. Achso, okay. Was? Sie wurde gerade was geschickt? Mein Headset hat sich aufgehangen. Moment. Okay. Ist ja eine Frechheit. Ist ja wirklich. Das ist alles schlecht behandelt, vielleicht. Mhm. Ich würde sagen, wenn Pochos Mike oder wie wir Talk of Honor-Hörer sagen, Mick wieder geht. Ich hab's ja entabonniert. Ich hatte es noch nie abonniert. Ich hab's entabonniert. Ja, aber ich hatte es noch nie abonniert. Aber ich hab's entabonniert. Das ist schön. Aber es liegt nicht an Talk of Honor, sondern am Catchen. An der WWE. Unerträglich. Fürchte, also was heißt unerträglich? Ich weiß es nicht. Ich guck's halt nicht mehr. Ja. Aber leider. Ich sag leider. Absolut, natürlich leider. Wir haben's Jahrzehnte geguckt und da gehört schon einiges dazu, wenn man wirklich so ein schlechtes Produkt abliefert, dass man wirklich sich komplett abwendet. Pocho, geht dein Headset wieder? Funktioniert wieder, ja. Ah, ich möchte dann jetzt auch mit der ersten Fragerunde heute bei Jeopardy anfangen. Was glaubt ihr denn, wer ist der erste Trainer? Moment. Achso, okay, dann geht es offensichtlich nicht nach Schnelligkeit. Was glaubt ihr denn, wer wird der erste Trainer sein, der seinen Hut nimmt und nach Hause spaziert? Pocho, wenn ihr... Ja, ich glaube... Und das habe ich auch schon in den vorangegangenen Ausgaben gesagt, dass für Werder Bremen die Saison sehr, sehr schwer werden wird, sowohl in Form des Trainers, als auch, dass die Mannschaft an sich sich untereinander in die Haare kriegen wird, glaube ich. Irgendwas ist das ein Pulverfass für mich, was da stattfindet. Und ich glaube nicht, dass Robin Dutt das lange überleben wird. Darum sage ich, dass Robin Dutt der erste Trainer ist, der seinen Hut nehmen muss. Okay. Ja, das ist ein sehr vernünftiger Tipp vom Pocho. Also ich tue mich schwer. Es gibt natürlich mehrere. Ich weiß es Gott sei Dank schon. Logisch. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich kann ja mal sagen, also ich habe, welche Mannschaften ich so unter akuter Trainerschwundsucht ja, sehe. Das ist zum einen Hoffenheim. Oh nee, das glaube ich nicht, dass der Gistol schnell geht. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass da schon eine gewisse Nervosität auch herrscht nach der letzten Saison, meinst du nicht? Warum? Er hat doch die Bude komplett wieder gerettet. Ja, gut, er hat sie nicht gerettet. Fußball. Er hat halt Glück gehabt, dass der Schiedsrichter zwei Elfmeter gepfiffen hat. Absolut. Also, das kann man ja jetzt nicht sagen, dass die Dortmund an die Wand gespielt hätten am letzten Spieltag. Na, aber dafür aber gesorgt haben, dass zweite Liga, Fortuna ist dabei. Abgeschlossen. Aber er ist dafür zuständig gewesen, dass es überhaupt am letzten Spieltag noch die Chance dazu gab, nicht abzusteigen. Gut, Ja, zwangsläufig, aber ob es jetzt wirklich an ihm lag? Ja, glaube ich schon. Ja, okay. Aber für mich ist das ein Kandidat. Ich kenne jetzt nicht, wahrscheinlich kenne ich manche Trainer nicht, deswegen sage ich dann den Verein. Vom VfB Stuttgart weiß ich gerade gar nicht, wer da aktuell Trainer ist. Der wurde schon länger nicht mehr gesehen. Ja, also Stuttgart, Hoffenheim sind für mich Kandidaten. Natürlich, auf jeden Fall Bremen, was Pocho gesagt hat. Und aber auch Frankfurt irgendwo, die haben auf jeden Fall auch ein schweres. Ja, ja. Ja, selbstverständlich. schweres Los. Ah, dann kann man aber mal machen, Chris. Mhm. Pocho, Quatsch, du bist ja, verwechselt euch immer euren Vorlieben. Also, auf jeden Fall, ich lege mich fest, der erste Trainer, der den Hut nimmt, kriegt eigentlich irgendeinen Trainer einen Hut. Da könnte man jetzt natürlich einen guten Gag draus machen. ich sag trotzdem, der erste Trainer, der den Hut nimmt, ist... Jetzt sag nicht Robin Dutt. Bruno Labbadia. Ah, geil. Oh. Labba. Ah, nein. Ah, doch. Ja, sag. Doch, ich sag Labbadia. Komm, das hatte keinen Sinn. Oder Guardiola. Das könnte die erste Entscheidung sein, die Pro-Kontra-Punkte in der Tippspielrunde gibt. Ne? Das kann ja schon so am 7. Spieltag sein. Ne? Ja. Wie, das gibt Punkte im Tippspiel? Absolut. Aha, warte, dann möchte ich nochmal in mich gehen. Okay. Dann sage ich Thorsten Fink. Ah, geil, das finde ich gut. Ja. Bartenfink? Ja, Bartenfink. Fink. Ach, schön. Ist das nicht der von der WWE früher, aus den 90ern? Ja, gab es. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist so hält der auch immer seine Teamansprachen. Also, bevor es rausgeht, dann stellt er sich auch immer hin und coming down the aisle. Ja, jetzt macht er Hangouts mit komplett senilen Typen. Ja. So, ich sag euch jetzt mal. Ich sag euch jetzt mal, wer wirklich der erste Trainer ist, der seinen Hut nehmen muss. Ich weiß es. Du denkst bestimmt, es wäre Jürgen Klopp, weil er von irgendeinem verrückten Fan verdroschen wird. Und das bin ich! Ja, genau. Sieht man nächste Woche wie so ein Halbirrer. Den Klopp verbringt. Man spielt Dortmund in Hannover. Ich stell mir gerade vor, wie der da die Treppen hochkommt und Chris als nackter Flitzer dem ins Bier verpasst. Und nee, mit so einer Eckfahne auf den Eindrischt über das Spielfeld die ganze Zeit. Zeit sagen, wann der entlassen wird. Und dann würde ich schön finden, wenn Jürgen Klopp beim Rennen so die Hose runterrutscht langsam und dann er dann so drüber fliegt. Würde ich super finden. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass das gar nicht passiert. Aber ihr macht es mir gerade sehr, sehr schmackhaft. Tja, wenn du dann noch dein neues 4-Ecken-2-Elber-T-Shirt anhast, dann hast du auch noch was für den Podcast getan. Calm, entlisten, 4-Ecken-2-Elber. Kommt da so ein halbgestörter angerannt. Und checkt erstmal da die... Bessere Publicity kannst du nicht bekommen. Nee, das stimmt, da müsste aber auch erstmal vorher 50 oder 60 Folgen pre-getaped werden. Oder du gibst Matthew Black ein neues Comic-Heft, dann haben wir da auch Titten mit im Spiel, denke ich mal. Das ist ja ganz wichtig. Hat man ja das letzte Mal gesehen, als diese Tussi da übers Spielfeld gerannt ist beim Bayern-Spiel. Da war danach ja 3 Wochen lang, war das ja das Thema in jeder Sportspalte. Und Spalte ist da doppeldeutig gemeint. Des deutschen Fußballs. War das ja das Thema. Aber bei den Männern, da guckt man nie genauso hin. Was macht denn Matthew Black eigentlich einen Podcast Fußball? Ja, der schämt sich, glaube ich, noch ein bisschen. Der schont sich noch ein bisschen? Ja, schämt sich eigentlich und ist traurig. Sehr traurig. Warum? Weil er depressiv ist. Nee. Depressive soll man ja auch. Die Gladbacher spielen durchaus ordentlich, finde ich. Auch wenn sie 2-0 hinten liegen, spielen die Gladbacher durchaus ordentlich. Das muss man mal sagen und das reicht dann auch. Ist ja auch gut bezahlt. Dann kann man ja ruhig mal 90 Minuten hin und her laufen. Liegt das jetzt daran, dass Bayern erstmal sagt, gut, 2-0 ist okay? Oder liegt es daran, dass Gladbach wirklich... Ich denke mal, die Gladbacher werden auch Druck machen und ich gucke zu wenig auch das Spiel, um eine profunde Antwort drauf zu geben. Ich möchte endlich mal sagen, welcher Trainer als erstes entlassen wird. Darf ich? Ja, ja. Und zwar ist das der Michael Wiesinger. Oh, Tobi. Mhm. Ja. Also siehst die Nürnberger sehr weit unten auch, ne? Ja. Daran liegt das auch, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, das wird nicht. Bei Nürnberg würde ich immer die ersten 2-3 Spieltage mal abwarten. Das habe ich schon oft gedacht, dass Nürnberg nichts reißt und ja, war's irgendwie so. Haben sie sich immer durchgewurschtelt. Ja, das stimmt. Ich würde es mir ja wünschen, wenn sie ganz vorn. Wir sind ganz vorn mit am Start. Kommt drauf an, wie sie spielen. Ich kann ja nebenbei mal die komplette Saison durchtippen hier auf bundesliga.de. Kann man ja komplette Saison durchtippen. Mhm. Mache ich jetzt mal nebenbei. Ich habe ja noch so ein halbes Stündchen, dann gehe ich pimpern. Ficken. Ja. Also Bayern gegen Dingsbums. Ich bin einfach mal ruhig. Willst du dann zum Anpfiff der zweiten Halbzeit, willst du ficken gehen? Bitte? Möchtest du dann zum Anpfiff der zweiten Halbzeit, möchtest du dann weg? Ja, oder ja, mal gucken. Richtet sich danach, wann das Kind ins Bett geht. Ach so. Naja gut, weil wir machen ja in der zweiten Halbzeit auch noch unsere Bildmanager-Powermannschaft. Ja, gut. Das ist so ein Blödsinn, da habe ich keine Zeit. So. Ja, wer geht denn jetzt, Chris? Erzähl. Was, wo? Ja, auf jeden Fall Wiesinger, ja? Wiesinger, natürlich. Das ist richtig, wird so sein. Das ist. Die Nürnberger haben nur komische Leute geholt. Ich meine, der Klose ist jetzt auch nicht die große Schwächung eigentlich. Und das ist komisch, eine komische Truppe. Ersten Spieltag habe ich. Ja? Beim 10. Spieltag, wenn ich da angekommen bin, sage ich euch mal, wie die Tabelle zu dem Zeitpunkt ist, ja? Im Zwischenstand. Mhm. Okay. Das wird der Wiesinger sein. Also ich glaube es fast. Ne? Ansonsten, ich denke mal, die Braunschweiger, die werden komplett durchrasseln. Aber die machen das wie wahrscheinlich mit dem Freiburger Trainer, mit dem Augsburger Trainer. Denken sich ja halt mit dem aufgestiegen und ja, wahrscheinlich gibt es auch keine bessere Alternative, rein finanziell auch und egal wie scheiße es läuft, der bleibt. Also, wie heißt der Langkamp? Nee, Lieberknecht. Mhm, Lieberknecht, ja. Lieberknecht. Und Alaba jetzt über die Flügel? Und? Oh, ein Missverständnis. Zwischen Schweinsteiger und. Ich denke, der spielt nicht. Gerade so ein Missverständnis, würde ich fast sagen. Ich wusste gar nicht, dass der Schweinsteiger spielt. Oh, ich habe Herzrhythmusstörungen gerade. Ja, wie kommt's? Von dem Lachen eben. Ich habe auch einen kompletten Schweißausbruch danach bekommen. Den zweiten Spieltag habe ich. Geht ja rasend schnell, Mensch. Poccio, was glaubst du, wer holt die Torjägerkanone? Ja, bei der Torjägerkanone ist natürlich die Frage, das ist mal schwer am Anfang der Saison zu tippen, das ist ja auch der Reiz daran, dass man nicht weiß, wie Verletzungen und so weiter stattfinden. Es wird natürlich jemand sein, der natürlich entweder meiner Meinung nach bei Bayern oder bei Dortmund spielen wird, weil ich beide Mannschaften für die offensivstärksten Mannschaften in der nächsten Saison halte. Ich glaube aber nicht, dass ein Lewandowski die Torjägerkanone holen wird, weil ich glaube, dass diese Saison für ihn mental einfach unfassbar schwer wird mit diesem ganzen Hickhack und so weiter. Ist das meiner Meinung nach schwer zu sagen. Ich glaube Es kann meiner Meinung nach auch jemand werden, mit dem man im ersten Moment jetzt hier so gar nicht rechnet, sondern ich würde es mir vorstellen können, dass Thomas Müller gegebenenfalls Torschützenkönig der Bundesliga wird. Thomas Müller? Ja. Weil du damit rechnest, dass er auf der 10 spielt, also auf der falschen 9. Ich gehe davon aus, dass Thomas Müller eine ganz wichtige Rolle spielt beim FC Bayern München und oft spielen wird, auch in der, besonders halt in der Bundesliga, weil das so sein Metier irgendwo ist. Ob er dann international so viel spielen wird, ist dann die zweite Frage. Aber ich glaube, dass Thomas Müller auch in den Planungen von Pep Guardiola eine ganz große Rolle spielt. Und ich habe meine Meinung zu Thomas Müller in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren auch ein bisschen revidiert, weil ich ihn ja eher so ein bisschen überheblich und so weiter fand. Aber ich glaube, der Junge ist einfach unglaublich effektiv. Und ich glaube, dadurch, dass die Rotation recht groß ist bei den großen Vereinen, wird auch sich nicht jemand durchsetzen, der unbedingt 25 oder gar 30 Tore schießt, sondern vielleicht auch jemand mit 16 Toren oder so. Torschützenkönig wird, 16, 17, 18 Tore. Und da kann ich mir vorstellen, dass Thomas Müller das in der nächsten Saison holt. Also sagst Müller jetzt, ja? Ja, Thomas Müller. Thomas Müller, nicht Nikolai Müller, okay. Nein, nicht Nikolai Müller. T. Müller. Ricky, darf man dich kurz stören, da an deinem Tipp waren? Ja. Wer wird Torschützenkönig? Ui, das ist natürlich schwer. Na ja, klar, wenn es einfach wäre, wäre es ja auch einfach gar nicht so interessant. Ich weiß nicht, aber irgendwie denke ich die ganze Zeit an Kiesling, wenn ihr da so redet. Mhm. Weil er auch ein Spieler ist, der wahrscheinlich konstant spielen wird und ne? Nicht rausrotiert wird. Erstens das, bei Bayern glaube ich Rotation, Pipapo. Dortmund, da stimme ich Pocho zu, mit der Geschichte mit Lewandowski. Und dann habe ich noch Schalke, da ist ja nur ein Stürmer schon noch Huntela. Nee, die haben den Schallein noch geholt. Ja, gut, nee, kannst du knicken. Okay, ich sag Kiesling. Du sagst Kiesling? Kiesling. Hat ja auch erst verlängert und denke ich mal, der wird da bestimmt auch seine Karriere beenden. Der wird sich da wohl auch recht wohlfühlen. Ich sage, es wird kein Bayern-Spieler, weil da einfach zu viel Rotation ist. Hast du ja letztes Jahr gesehen mit Gomez und mit Mandzukic. Deswegen sage ich Lewandowski. Weil der muss Gas geben, wenn er scheiße spielt, wenn er eine scheiß Saison spielt. Oh, oh, oh, 2-1, Pocho. Wunderbar, da sind wir wieder dran an dem Ding. Eigentlich. Danke, Dante. Dante. Ist ja im Prinzip euer 12. Mann, ne? Ja, kann man fast so sagen. Ne? War auch am letzten Bundesligaspieltag, wenn wir uns da erinnern, eigentlich ein ziemlicher Fehler gewesen, der damals zum 1-0 oder damals vor der Sommerpause am 34. Spieltag zu reden, ist schon ein bisschen übertrieben, der zu dieser Zeit zum 1-0 führte. Da hat auch Dante sozusagen die unfreiwillige Vorlage gegeben und ja, ist natürlich schade drum, aber das könnte natürlich die berühmte Initialzündung sein, die der Borussia fehlt. Und wenn es so ausgeht, knick, knack, so war mein Tipp. Eieiei, ganz unglücklich. Ganz, ganz unglücklich. Da wollte davor Neuer noch den Ball wegstibitzen und hat ihn leider unglücklich ins eigene Tor gelenkt. Aber gut, mental, wenn du darauf irgendwie spekulierst, wird das bei den Bayern nichts ändern. Die sind da auch sowas ähnliches wie komplette Profis. Die marschieren weiter. Ist nur die Frage, ob sie es wollen. Ganz genau, ja. Ist nur die Frage, ob sie es wollen. Ob sie es können, ob sie schon irgendwie fitnesstechnisch soweit sind. Und es ist noch keine Doppelbelastung. Von daher denke ich mal, dass zum Beginn der zweiten Halbzeit da einfach wieder Gas gegeben wird. Okay. So, Fünfter Spieltag ist durch. Wollt ihr jetzt mal einen Überblick oder soll ich 10 voll machen? Mach beim 10. Das ist scheiße. Es ist echt nur durchziehen jetzt. 34 Spieltage. Naja. Merkt man ja, dass es dir Spaß macht. Dante am Ball, das kann natürlich jetzt schon eine Nervosität darstellen, wie er hier jetzt abspielt. Sonst immer eine starke Position, wenn er den Ball sozusagen ins eröffnende Spiel bringt. Aber hier jetzt schon, naja, auch Favre. Sieht wieder aus wie ein Moncici, aber trotzdem ein super Trainer. Bleibe ich bei. Absolut, da hat auch keiner was gesagt. Ne? Klasse Trainer. Unheimlich spannende Saison. Ja, zeichnen sich schon. Es gibt aktuell, kann ich ja mal verraten, gibt es zwei Teams, die marschieren vorne weg. Zwei weitere Teams, darunter ist eine Überraschungsmannschaft. Ich möchte eine Mannschaft möchte ich wissen, der BTSV. Wo der jetzt gerade steht? Ja. Dann lass mich den 6. Spieltag kurz fertig machen. Okay. Dann gebe ich dir eine Wasserstandsmeldung ab. Also. Robert Lewandowski, da gibt es keine Option. Natürlich, wie es aussieht, möchte er nicht bei Dortmund weiterspielen und er muss aber weiter. Komm, Hermann, lauf! Er muss aber weiter Leistung zeigen. Ich meine, wenn er nur 10 Tore schießt, dann ist er überhaupt nicht attraktiv für die Bayern. Warum sollten sie ihn dann holen und ein schönes Gehalt zahlen? Also, der wird, weil er auch keine Konkurrenz hat im Sturm. Ich meine, Julian Schieber, ne, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist ja auch eher goldig und Pierre-Emerick Aubameyang, ich weiß nicht, ob der schon so weit ist. Toni Kroos ist! Oh. Aber Ter Stegen, recht stark gehalten. Ich glaube, er war dran. So, also Chris, jetzt für dich, 6. Spieltag. War dran, ja. Entschuldigung, ja. 6. Spieltag, also überraschend ist für mich Platz 1 und Platz 2, sage ich jetzt nichts dazu. Aber Braunschweig, ist tatsächlich aktuell Tabellen 18. Ja. Aufgrund des schlechten Torverhältnisses, aber dazu dann, wie gesagt, nach weiteren getippten 4 Spieltagen dann mehr. Ah, schade, hätte ich gar nicht. Wieder das Ding. Ja, stark. Der Stegen ist ja grundsätzlich bei euch in der Mannschaft jetzt nicht so flatterig wie in der Nationalmannschaft. Also. Nee, gut, man muss natürlich sagen, diese Klopse, die er da gebracht hat, die waren schon richtig heftig. Das kann man gar nicht anders von der Seele reden. Und ich glaube auch, dass ihm das richtig abfuckt. Also ich glaube, das ist ein richtig, richtig verbissener Mensch, wenn man ihn so mitkriegt auf dem Platz von seiner Körpersprache her, von seiner Mimik her. Das ist ein richtig verbissener Mensch. Es wurde auch heute in der Express getitelt, Zitat, Ter Stegen soll die Kahnmaske ablegen. Also er kommt da schon manchmal so ein bisschen rüber. Ja, das stimmt. Die Frage ist natürlich, ob Ter Stegen mit diesem ganzen Rummel auch klarkommt. Jetzt wird hier gerade diskutiert oder geguckt nach dem Spieler Steranz. Meinst du, dieser ganze Rummel äußert sich negativ in seiner Leistung? Ich glaube, dass natürlich dieses für einen jungen Mann, wenn man so ein Image hat, ist das, glaube ich, meiner Meinung nach immer schwer, damit klarzukommen. Besonders, wenn es einem gefällt, dass man so ein Image hat. Und ich glaube, das ist bei ihm der Fall. Aha. Denn ich glaube, ihm gefällt das Image des Bad Boys, des Enfant Terribles irgendwo sehr. Und wenn einem das gefällt in so jungen Jahren, dann übertreibt man es halt. Dann geht man halt gerne mal einen Schritt zu weit. So wie das zum Beispiel auch ein Raul Bobadilla gemacht hat, als er noch bei Gladbach gespielt hat. Und wie er es jetzt wieder macht, wenn er voll besoffen mit irgendwie 240 durch eine Ortschaft fährt. Mhm. Ich glaube, der Schritt ist dann immer sehr weit. Das hat Ter Stegen sich jetzt noch nicht geleistet. Das wollte ich damit überhaupt nicht andeuten. Aber es ist natürlich immer ein Argument dafür, dass ein Spieler irgendwann einen Schritt zu weit geht. Und die Gefahr besteht für mich weiterhin. Er muss sich festigen, er muss auch vom Charakter her einfach ein Spieler werden, der eine Führungspersönlichkeit ist. Und wenn er das schafft, gehört er mindestens zu den besten 3 Torhütern in der Bundesliga. Und jetzt haben wir gerade Halbzeit, sehe ich gerade. Ja, ich sehe natürlich Neuer an 1, dann Adler ganz, ganz knapp dahinter. Und dann, Leno hat mich bei dieser U21-EM komplett abgefuckt. Also das hat mir gar nicht gefallen, was Bernd Leno da gezeigt hat. Aber ich glaube, dass, übrigens Halbzeit, genau, du hast es gesagt. Oh, Zieler, ich bin erst beim 8. Spieltag. Ja. Wird. Du musst aber an deine Hormone denken, Regie. Ne? Also. Ja, es ist gerade so wahnsinnig spannend. Ich muss mich hier gerade so ein bisschen im Zaum halten. Jetzt gerade das Spiel Gladbach-Dortmund. Oh, 11. Spieltag oder? Nee, Quatsch. 8. Achter. Was war denn am 11. Spieltag? Da war auch irgendwas Krasses. Es geht ja nächste Woche schon krass weiter mit Hannover-Gladbach, beziehungsweise Gladbach-Hannover. Ja, Gladbach-Hannover geht ja gleich weiter. Schlag auf Schlag. Und guck mal hier, Yogi. Bei irgendwas hört man die Werbung durchs Mikrofon. Bei mir dann. Mach ich mal aus. Ich bin ja gerade so in Konzentration hier, das ist ja Wahnsinn. Das ist echt, als wenn man so Spiele verschieben möchte. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn sich da diese Berliner Kroatenbrüder hingesetzt haben und sich überlegt haben, welche Mannschaft wie Kroatien abschneiden. Kroatien ansprichst. Stuttgart spielt jetzt gegen Kharkiv, ne? Das nennt sich Rijeka. Rijeka, stimmt. Gegen Rijeka war das. Ja, ich habe es ja auch dir sogar geschrieben. Ist er in Kroatien, ne? Es ist in Kroatien, ganz genau, an der Mittelmeerküste. Oder Adria. Oder irgendeinem anderen Bach. Da fährst du ja hin, habe ich gehört. Da bin ich dabei, habe ich schon auch eine eigene Choreografie einstudiert. Ja. So, jetzt Braunschweig gegen Schalke. Das ist aber auch, Braunschweig kann ich überhaupt nicht einschätzen. Da weiß ich noch nicht mal, ob die überhaupt Fußball spielen können. Nee, können die nicht, kann ich dir schon sagen. Okay, Stuttgart-Hamburg ist natürlich auch, das klingt nach einer Wüsten. Ja. Nach höchster Fußballunterhaltung. Oh. Ich würde sagen, ist 0-0. Augsburg-Wolfsburg. Ah, oh, hier, die Smart Beach Tour. Gibt nichts. Das ist der beste Sport der Welt. Ja, ich sag's immer wieder und ich bin auch davon überzeugt, aber die Werbung jetzt gerade, die ist ganz schlimm, oder? Kennt ihr die schon? Mit dem. Dem Spiegel? Also, ich weiß nicht. Wie schwach kann man denn einen Menschen oder einen Mann noch darstellen? Tut mir leid, dass ich da so Arsch geguckt habe. Naja, wie schwach man einen Mann darstellen kann, das hat Ricky am Anfang dieses Podcasts gesagt, als er gesagt hat, dass Frauen. Naja, Ricky? Yeah. Bevor du uns... Kind schläft noch nicht. Meine Männlichkeit wird noch nicht gebraucht. Kannst du mal kurz ein Minütchen Pause machen? Nee, ich bin jetzt gerade bei Bayern gegen Mainz. Jetzt warte doch noch eine Sekunde hier. Mach mal den Spieltag fertig. Ich möchte nämlich wissen, was du zum Sparingskampf sagst. So, Dortmund-Hannover bin ich jetzt. Oh, da hat sich ja jetzt Erstaunliches getan, sehe ich gerade. Jetzt ist ganz entscheidend, wie spielt Dortmund gegen Hannover? Naja, ich kann es dir sagen. Da tippe ich auf den. Das darf ich natürlich jetzt nicht sagen. So, was für ein Sparingkampf? Na wie, was für ein Sparingkampf? Naja, was für ein Sparingkampf? Das Main Event von 163. Das war kein Sparingkampf. Es war so langweilig. Es tut mir leid. Er ist in Rio de Janeiro, José Aldo, Champion, seit 45 Jahren. Der erste Fly-Fässer-Champion. Okay, da musste er was. Ganz gefallen. Ruhig. Ja. Dir fehlen wahrscheinlich ein paar ganz wichtige Grundwissens. Ich bin Konsument. Pass auf. Ich bin Konsument. Also, José Aldo hat sich nach 2 Minuten den Fuß gebrochen in diesem Kampf. Willst du mich verarschen? Ja, er hat die kompletten 4 Runden, die der Kampf dann ging, mit einem gebrochenen Fuß gekämpft. Und aber hat das Korean Zombie gemerkt? Wahrscheinlich nicht. Und aus dem Grund kann man schon verstehen, dass der da einfach einen Gang zurückschaltet und versucht, wenig Kicks zu zeigen und aus einer komfortablen Situation mit seinen Jabs und doch guten Schlägen, sag ich mal, irgendwie dahin zu kommen, dass er Runden für sich entscheidet, aber wenig getroffen wird. Weil dieser Korean Zombie, ja, der hat in der hat 12 UFC-Fights hinter sich und hat in 11 davon entweder Knockout of the Night gewonnen, genau, Submission of the Night oder Fight of the Night. Ja, und zweimal in Folge hat der das Match of the Year gewonnen. Der Typ ist eine Maschine. Ich habe das Road to Aber das auch sehen. Der Typ ist mit einer Verletzung reingegangen. Das Schulterding oder was? Der hat seit 1,5 Jahren extreme Schulterprobleme. Man gesehen, als er rausgeflogen ist, die Schulter. Ja, und aus dem Grund kann dann sowas passieren, ist ja ganz klar. Wenn dann 2 verletzt sind, das ist halt dumm gelaufen, sage ich jetzt mal. Und man muss dazu sagen, dass natürlich die Halle nicht besonders voll war. Ja, woran lag das? Das liegt daran, dass die Card einfach zu schwach war insgesamt. Du hast 2 Brazilians im Main Event. Du hast Lyoto Machida, ist auch Brasilianer. Ist auch ein Brasilianer, aber das ist keine Stacked Card, wie wir Fachleute sagen. Das ist halt einfach eine durchschnittliche Card. Also das ist halt einfach nichts, was in Rio de Janeiro so ein Stadion voll bekommt. Und zum allerersten Mal in der Geschichte der UFC und Brasilien-Events war es so, dass in den ersten 3 Kämpfen die Halle nicht voll war. Normal ist wirklich schon bei den Facebook-Fights die Halle bis auf den letzten Platz besetzt und es ist Stimmung in der Bude. Und das nächste Event in Brasilien ist ein Kampf von Glover Teixeira und auch da sieht es aktuell danach aus, dass sich die Karten wirklich sehr schlecht verkaufen, obwohl das in der Heimatstadt ist von Teixeira. Also das ist eigentlich, müsste es da abgehen, aber... Teixeira ist doch der Protégé von Dings, ne? Von... Das sind zu wenig Informationen. Von Dings... Ne, ja, das muss doch reichen im Prinzip. Du bist ein Brasilianer eigentlich. Ja, das ist mir klar. Ja. Aber das ist doch der Protégé von... Ja, da musst du jetzt noch was einsetzen. Ah. Ich weiß es nicht mehr. Was sagst du zu Lyoto Machida gegen Phil Davis? Ja, ich habe ja zuerst, also wo ich es live geguckt habe, habe ich gesagt, okay. Und jetzt habe ich es noch 2-mal, habe ich den Kampf mir nochmal angeguckt. Warum das denn? Weil ich wissen wollte, wie ich den werte. Also ich kam beim 2. Mal angucken, dann auf Machida. Und beim 3. Mal anschauen, nochmal auf Machida. Es ist schwierig, weil... Ich habe ihn ja nur einmal gesehen, gefühlt klar Machida. Naja, es ist halt die Takedown. Zum Schluss holt sich Phil Davis und Machida hat halt eine starke erste Runde, ne? Ja, das Problem bei Machida ist halt, der hat halt eine Taktik, dass er in den Gegner reingeht, 2-3 Schläge setzt und wieder rausgeht. Ja. Wenn dann natürlich die 2-3 Schläge auf die Deckung gehen, wie willst du das werten? Im Endeffekt sind das keine Treffer. Ja. Und dann geht er halt raus, rennt vor ihm weg. In dem Moment hat Phil Davis Octagon Control und dann die Takedowns. Man kann es so und so. Ja, aber so viele Takedowns waren es so gar nicht. Ich meine, Machida ist ja der Takedown-Reversal-Minister überhaupt. Davor war halt auch aber nichts anderes von Machida. Stimmt. Oh, das ist gut. Da kriegt Arango ja die Vorlage. Ach, hast du den bei irgendeinem so Spiel? Ja, aber den habe ich bei einem beim Comunio Manager. Oh, den Arango hast du? Arangol heißt der übrigens bei mir. Arangol, ja. Den habe ich schon immer, ja. Boah, jetzt ist eine ganz andere Mannschaft auf Platz 18. Entschuldigung. Scheiße. 96? Stuttgart oder was? Nee. Aber ja, ich wusste gar nicht, dass der Meschier da schon 35 ist. Ja, den sein Vertrag läuft auch aus jetzt. Würde ich auch nicht weiter sein. Ich will jetzt noch einen Rückkampf gegen Phil Davis, am liebsten irgendwie ein Fight Night Main Event. Spot One Dings, Fox Spot One Teil oder was? Ja, und. Ey, die erste Fight Night wird so awesome, die gucke ich live auf jeden Fall. Die wird so gut. Ich hoff's. Also, das ist halt immer das Problem. Man weiß es halt immer nie, man hofft es nur, wenn die. Nein, natürlich, aber du kannst her, wenn die Card hot ist. So, ne? Wahrscheinlich, wenn dein halt California-Affe Uriah Faber auf der Karte ist, sagst du ja auch, oh geil, das wird bestimmt gut. Wenn da jetzt natürlich so ein Leonardo Machida hat auf der Karte ist, denkst du dir, jo, das wird bestimmt gar nicht mal so. Aber da habe ich mich drauf gefreut, weil ich das unbedingt sehen wollte. Phil Davis ist halt auch so ein Kandidat, der sich eigentlich schwer tun müsste mit so. Naja, klar. Und so. Naja. Aber er hat trotzdem die Takedowns gesetzt, da war ich schon beeindruckt. Und für mich. Ja, das liegt aber an der Height Advantage. Du, der hat schon ganz andere Gegner daran hindern können. Also Tobi hat er zum Beispiel noch nicht besiegen können. Wen? Tobi. Ja, gut, das ist ja so. Äpfel mit Birnen. Also, Bayern gegen Gladbach. Aber es war ja vor dem Kampf. Es war ja vor dem Kampf das Ding so: Machida, weißt du, der Mann, den du einfach nicht Takedown kannst, gegen einen Wrestler. Ja, wurde das so dargestellt in den Befragungen? Echt? Ja, es ist so schlimm. Hast du wieder auf Spanisch geguckt? Nö, aber also ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Aber so schlimm ist es jetzt nicht. Also der ist schon gut, aber ist jetzt auch nicht so, dass der. Also da gibt es noch andere Kandidaten. Mir fällt jetzt nur nicht der Name ein. Es gibt sogar einen, der hat bislang noch keinen Takedown über sich ergehen lassen müssen. Wer war denn das? Also der hat jetzt auch nicht irgendwie Main-Event darum gefuchtelt irgendwo, aber. Ich bin jetzt auch gerade hier mitten am 10. Spieltag, verdammt. Bringst mich völlig durcheinander. Ja, aber das sind doch auch gegen Frankfurt. Wichtige Themen. Absolut. Du hast mir ja übrigens Ben Henderson gegen Pettis komplett malig geredet. Wieso? Der verliert. Ja, vielleicht auch nicht. Der verliert jetzt. Okay, jetzt habe ich einen 10. Spieltag. Ja, sag mal los. Jetzt kommt die Tabelle und das ist unfassbar. Unglaublich. Also, wo soll man anfangen? Von unten oder von oben? Unten. Also, auf Platz 18 ist Augsburg mit 7 Punkten aus 10 Spielen. Mhm. Genauso viele Punkte haben Braunschweig und Hoffenheim. Die sind auf 17 und 16. Ja. Das sind meine letzten drei. Mhm. Dann kommt Freiburg auf Platz 15. Überraschend, okay. Mainz auf Platz 14. Auch überraschend, ja. Hamburg auf Platz 13, ja. Hertha 12, Stuttgart 11, Hannover 10, okay. Frankfurt 9, Nürnberg 8. Ach, hör auf. Ja, Nürnberg hat 10 Punkte geholt. Die habe ich immer so in diesen Dreckspielen, habe ich dann eher mal einen Unentschieden oder einen Sieg an Nürnberg gegeben. Zum Beispiel Stuttgart gegen Nürnberg. In Stuttgart habe ich 1-2 für Nürnberg getippt. Das ist für mich so ein klassisches Spiel, das Stuttgart verliert irgendwie. Okay. Wolfsburg auf der 7. Allerdings, da sehe ich gerade jetzt zum ersten Mal so ein richtiger Cut. Nämlich 4 Punkte Rückstand hat Nürnberg auf Wolfsburg. Platz 8 auf Platz 7. So. Dann kommt Gladbach auf Platz 6. Tippe ich auch auf 6. Auf 5 oder auf 6, ja? Und jetzt kommt der Hammer. Die erste Riesenüberraschung. Bremen auf 5. Ja, Bremen auf 5. Okay. Gutes Auftaktprogramm. Schalke ist die 4, Leverkusen 3, Dortmund 2 und Bayern 1. Okay. Allerdings Bayern und Dortmund 2 Punkte auseinander. Ja. Dann 4 Punkte ist Leverkusen dahinter und weitere 2 Schalke. Ach, Schalke doch so weit hinten. Siehst du Schalke nicht so stark? Eigentlich sehe ich Schalke schon stark, aber ich habe bei Schalke oft bei diesen Spielen so Leverkusen gegen Schalke. Wenn ich da jetzt tippen müsste, tippe ich eher auf Leverkusen. In Leverkusen. Müsste ich jetzt gucken, wie das war. Aber so prinzipiell so und auch so, ich weiß nicht, Schalke ist für mich, habe ich noch so wankelmütig so irgendwie in Erinnerung aus der letzten Saison. Die sind mir zu instabil. Die haben eine gute Mannschaft, aber die haben halt auch immer wieder ihre Ausreißer so drin. Ja. Und dann komischerweise auch also so gefühlt oft gegen Mannschaften, wenn es zählt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber irgendwie so gefühlt. Obwohl ich habe sie jetzt am 10. Spieltag ein 2-1 gegen Dortmund gegeben, auf Schalke. Okay. Das hat dazu geführt, dass Bayern auf 1 gekommen ist, sehe ich jetzt gerade. Ich mache jetzt mal die Rückrunde fertig. Die Schalker sind ja an dem Jonathan Petreuper dran, ne? Sagt das noch jemandem was von euch? Ja. Ist ja, glaube ich, der leichteste Spieler aller Zeiten, ne? Wie war das? Vom Gewicht her. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ich kenne den Namen auf jeden Fall noch. Hat bei Freiburg doch mal gespielt, oder? Richtig. Da war ja auf der VfB mal interessiert. Jetzt oder was? Nee, damals. Das war doch die Zeit, als der mit dem Aogo zusammen in Freiburg gespielt hat. So um die Drehung. Und da war der VfB an beiden mal interessiert. Habt ihr das mit dem Paul Scharner mitbekommen beim HSV? Ja, ja. Die haben ja jetzt sogar, haben sie bei Sky erzählt, den Anwalt eingeschaltet. Ja, weil er nicht unter Menschen mit Fußballlehrer-Lizenz trainieren kann, sozusagen. Ne? Das weiß ich gar nicht, aber ich habe das Interview gesehen mit dem Berater von Paul Scharner, der hat gesagt, er ist ein vorbildlicher Athlet. Und das ist Rufmord, was hier passiert. Allerdings dasselbe auch schon in den beiden vorherigen Clubs so gewesen. Also es ist natürlich sehr unglücklich, dass du auf drei Clubs hintereinander triffst, die eigentlich wohl ein falsches Spiel mit dir spielen. Also der Paul Scharner ist natürlich ein Sympath, muss man sagen, weil der wird, glaube ich, nicht mehr glücklich in der Bundesliga. Also, der schwimmt gern gegen den Strom. Der schwimmt gern gegen den Strom, absolut. Geht weiter, wa? Geht weiter, 2-1 immer noch für die Bayern, auch nach der Halbzeit, komischerweise. Bei mir gibt es noch Krombacher. Bei mir ist jetzt Ski-Bundesliga. Ski-Bundesliga? Ja. Bei dir auch oder haben sich die Zeitzonen wieder verschoben? Nein, bei mir ist jetzt Ski-Bundesliga der Freitag, zweite Halbzeit. Oh, guck mal, Maxi King, den mag ich ja gerne. Ja, Maxi King. Auch noch so eine T-Shirt-Idee, oder? Das Spiel, muss ich jetzt mal sagen, warum ich Bremen so weit vorne sehe. Jetzt habe ich das Spiel Bremen gegen Hannover. 5. Platz für mich ja gerade aktuell. Bremen, Hannover auf 10. So, das ist für mich jetzt so ein Spiel, wo ich mir richtig gut vorstellen kann, dass Hannover mit 1-0 in Führung geht, Bremen das Ding ausgleicht und irgendwie noch so einen Elfmeter kriegt. So, deswegen sind die da oben. Was denkst du dir mit Elfmeter etc.? Ja, klar, Auswechslung, alles mit einbezogen hier. Mittlerweile, bei mir ist ja Dutt auch schon entlassen. Deswegen geht es ja bergauf. Ach so. Logisch. Dortmund gegen Stuttgart jetzt. Ja, da kann ich natürlich. Obwohl, Stuttgart gegen Dortmund, es sind immer interessante Spiele. Aber 3-1 Dortmund. Wie kann das sein, dass Anderson Silva nur auf Platz 3 im Pound-for-Pound-Ranking ist? Ja, weil er halt seinen letzten Kampf verloren hat. Das scheppert dann schon so rein, oder was? Naja, klar. Muss ja die anderen zwei sehen, die vor ihm sind. Die sind halt seit Jahren unbesiegt. Wer sind die anderen beiden vor ihm? John Jones, George St. Pierre. Da spricht der Fachmann. Und auf 4? Denk mal Aldo. Und auf 5? Und auf 5? Auf 5 entweder Cain Velasquez oder Benson Henderson. Und auf 5? Ja, ich sag ja, entweder Cain Velasquez oder Benson Henderson. Richtig, ja. Weil Benson Henderson ist der... Was? Ist der coolste Typ, den es gibt. Er schielt ein bisschen, aber why not? Das ist das kleinste Problem. Ich finde ihn cool. Wieso, was hast du denn gegen den? Er hat eine unfassbar sympathische Mutter, die auch ein bisschen so. Das ist so alles klasse. Ich mag da alles an dieser ganzen. Ich mag an ihm, dass er bis jetzt noch keinen. Also ein Kampf überzeugend gewonnen hat und alle anderen Kämpfe doch dann ein bisschen umstritten nach Punkten für sich entschieden hat. Wenn wir solche Gespräche führen, dann freue ich mich auch gar nicht mehr auf 164. Nee, ich sag mir halt ganz einfach, wenn ich ein dominierender Champ sein will. Und einen Dicken macht, dann muss ich halt nicht jeden, aber diverse Gegner auch mal zerstören. Und das muss nicht durch Submission oder K.O. sein, das reicht einfach, indem ich die so sehr dominiere und überzeuge, wie zum Beispiel in dem Kampf gegen Nate Diaz, wobei man ja dazu sagen muss... Dass Nate Diaz auch, glaube ich, vorher noch 3, 4, 5 durchgezogen hat. Bestimmt auch, aber dass der nichts sehen konnte nach der ersten Runde, weil er sein Auge verletzt hat. Verloren hat, kann man auch was sagen. Ja, aber dadurch, dass er kifft, vorher hat er ja praktisch mit 4 Augen gesehen aus seiner Sicht. Und dann das stimmt, der hat war völlig Umblick. Ja. So Sachen passieren halt in der UFC. Nein, Benson Henderson muss abliefern endlich mal. Wenn der gegen Pettis jetzt mal einen geilen Kampf zeigt und den dann nach Decision gewinnt oder so, das ist okay, aber das fehlt halt mir so ein bisschen. Der hat 2 richtig enge und gute Kämpfe, der hätte ich allerdings beides mal den Gegner den Sieg gegeben. Und das ist halt so für mich ein bisschen das Problem bei Benson Henderson. Sehe ich anders. Aber da bin ich auch politikverdrossen. Und Fan. Und Fan. Das solltest du mir aber auch nicht nehmen, dass ich da einfach Fan von dem bin. Nehme ich dir doch nicht. Aber ich bin Analyst. Ich mag ja auch Cub Swanson, den mögen wir beide ja, ne? Der ist großartig. War eigentlich Ian McCall auch auf der 63er? Nee, der Ian McCall, ja, ach so, ja, genau. Ich habe jetzt Colin. War der bei den Prelims gedacht. Oder habe ich da gepennt? Ja, der war bei den Prelims. Ah, okay. Hat er gewonnen? Er hat seinen ersten UFC-Kampf gewonnen. Natürlich auch ein extrovertierter Typ, ne? Naja, weiß ich jetzt gar nicht, wie du darauf kommst. Wer ist auf Platz 6? Oh Gott, was habe ich gerade gesagt? Wer ist auf. Und da, ich hab, ach, Cain Velasquez dann wahrscheinlich. Und auf 7? Lass mich mal überlegen, wer noch Champion ist. Es gibt noch Hennen Burrow, aber der wird mit Sicherheit, bin noch nicht mehr sicher, ob der überhaupt in der Top 10 ist. Nee, ist er nicht. Dominik, ist er nicht? Nein. Nicht in die Top 10, okay. Dominic Cruz, schon ewig nicht mehr gekämpft. Ist, wer könnte noch sein? Chris Weidman? Ist der auf der 7? Nach dem Victory könnte man meinen, aber nein. Okay, dann warte mal, nix. Soll ich den Tipp geben? Ja. Ist ein Mäuschen. Ah, ja, dann ist ja jetzt ist es so ähnlich wie, jetzt machen wir dir mal ein Quiz. Trikots und Adidas oder was? Wie heißt Maddys Schwester? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Niki. So ähnlich war dein Tipp. Ja, Demetrius Johnson, dann ja. Renan Barrow. Dominic. So, jetzt aber komm, schön, rüber da, ja. Wer ist denn Dominic Cruz? Das sagt mir nichts. Der ist seit 2,5 Jahren verletzt. Da kann man gerade knapp schon der 2:2 fallen, wenn man das mal sieht hier. Auch wenn er nicht hinguckt. Wenn man es mal sieht, Pocho. Jetzt sehe ich's. Da hast du recht. Eigentlich macht das viel mehr Sinn, wenn Pocho das vorfiltert und einfach sagt, wenn wir hingucken sollen. Echt? Ja, und auf 10 ist Whiteman. Auf 10? Ja. Okay. Ja, Dominic Cruz seit 2,5 Jahren verletzt. Eigentlich Bantamweight Champion. Guter Mann, aber bin mal gespannt, wenn er denn Jahren zurückkommt. Oh, der hatte mehrere Kreuzbandrisse und andere kleinere Wehwehchen. Ich glaube, der hat 3 Kreuzbandrisse jetzt gehabt. Naja, viel mehr können ja auch nicht sein. Also hintereinander glaub, oder was? Immer wieder zusammennähen. Ach doch so, ich dachte auf einmal. Nee, er hatte erst. Also erst gut, dass er ein Dreibein ist. Ne? Ja, genau. Leverkusen gegen Hamburg bin ich jetzt gerade. Jetzt habe ich aber bald auch keine Lust mehr auf diese Tipperei, muss ich tatsächlich sagen. Komm, dann mach die Hinrunde. Mach 17. Ich bin bei 12. Spieltag jetzt. Komm, dann zieh 17 durch, mach die Hinrunde. Leverkusen gegen Hamburg. So, jetzt kommen wir mal zu den Meistern aus den Top-Ligen Europas. Ich würde fast sagen, wir fangen mit der besten Liga überhaupt an. England. Boccio, was sagst du? Zur Bundesliga jetzt. Zur zweitbesten Liga, du hast recht. England, was sagst du? Wer wird Meister? Ja, ich verstehe dich manchmal sehr abgehakt, darum muss ich nachfragen. Also England, Premier League meinst du jetzt, ja? Richtig. Richtig. Gut. Also in der Premier League sehe ich Manchester United vorne. Okay. Ohne Verstärkung. Also die haben sich jetzt nicht, also gefühlt ist da ja nichts. Ja, aber die haben sich, meiner Meinung nach ist das eine eingespielte Mannschaft und die kann das da auf jeden Fall reißen. Ricky? Ja, Leeds United hat ja früher auch mal da geschnitten. Nee, Quatsch. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt auf Chelsea getippt, aber kann es überhaupt nicht begründen. Also ich weiß auch da gar nicht so genau, wer sich wie verstärkt hat. Ich weiß halt, dass Manchester City, United und Chelsea, gegebenenfalls noch Arsenal. Arsenal wird ein heißer Kandidat, wenn da wirklich diese Geschichte mit Luis Suarez mal endlich. Gibt es sonst noch Mannschaften, die da eine Rolle mitspielen könnten? Ich würde Arsenal wirklich mit ins Meisterschaftsrennen losen. Oh, fast. ManU, Man City und Chelsea. Und ja, nö, das war's. Wir hatten eigentlich auch ganz gut, aber. Ja, also ich würde jetzt Chelsea sagen, aber begründen kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht. Einfach so vom Gefühl her. Mit Mourinho scheint. Ja. Das lief doch jetzt ganz gut, oder? In der Vorbereitung. Ja. Wird das richtig verfolgt. Und wahrscheinlich jetzt mit Sami Khedira, wie es aussieht, ne? 48 Millionen Offerte von Chelsea an Real Madrid. Ach, ist da was dran? Da scheint wohl was dran zu sein. Er hat sich wohl verliebt in Sami Khedira. Wer spielt bei Chelsea aktuell die Position? Ja, dieser Dings. Mhm. Klar. Obi Mikel. Ah, okay. Okay, aber der hat ja da jetzt auch nicht unbedingt. Das ist ein guter, aber jetzt auch nicht ein herausragender, oder? Das ist ein guter. Ja, ein guter, ja, aber es gibt schon bessere auf der Position. Nee, ist so, jetzt, Mikel ist ja weg. Nee, Mikel, Essien. Ja, die und beiden da. Sind ja, glaube ich, die drei, ne? Aber das sind zwar starke Leute, aber jetzt nicht vergleichbar mit Khedira. Anderen Sechsern. Was ist denn hier los? Man dreht hier durch. Hamburg gegen Hannover. Hamburg gegen Hannover, schön. Ich sage auch Chelsea. I choose Chelsea. Natürlich wegen André Schürrle nur, weil der wird Torschützenkönig. Jahrhundert-Torschützenkönig. Oh. So, was glaubt ihr in Frankreich? Paris oder Monaco? Für mich Paris. Ja, mit Cavani und Ibrahimovic ist natürlich vorne schon gecheatet. Ich sag auch Paris. Soweit ich weiß, hat ja Monaco nicht die geilste Vorbereitung gespielt. Freiburg und Augsburg verloren, ja. Ja, fehlt nur noch, dass gegen Braunschweig sie nur mit 6-0 gewinnen oder so. ja, genau, und der VfB, der hätte wahrscheinlich, oh Gott. Nee, also ich tippe auch auf Paris, aber ich finde das, ihr habt ja da immer so gemeckert über das, was da in Frankreich vor sich geht. Naja, findest du das denn schön? Nö, aber ich finde es insgesamt gut, wenn es auf europäischer Ebene mehr Mannschaften gibt, die eine Rolle mitspielen. Naja, das ist unbestritten, ja. Und das gefällt mir. Also wie das in der Liga ist, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Aber ich finde es irgendwie so ein bisschen öde, dass da immer, also jetzt ausnahmsweise mal Dortmund, aber so die letzten Jahre waren für mich immer Man U, Barcelona, Bayern. Das waren so die Mannschaften, die Champions League dominiert haben. Auch wenn dann zwischendrin mal Mailand da den Titel geholt hat und Chelsea. Aber trotzdem waren das immer so die Mannschaften für mich, die Top-Teams in der Champions League waren. Und ich finde es schön, wenn sich das so ein bisschen verlagern würde. Aber ob das wirklich Mannschaften sind, das muss sich natürlich noch rausstellen, ne? Ja, klar. Ist halt immer das Problem. Oh, Stuttgart ist bei mir jetzt aktuell auf Platz 17 abgerutscht. Welchen Spieltag bist du? 13. Dortmund gegen Bayern jetzt. Oh. Kann ich mal verraten, wenn Dortmund dieses Spiel verlieren würde, wäre der Herbstmeister. Würde der Punkteabstand schon 8 Punkte betragen. Aber sie spielen in Dortmund. Es geht um alles. Natürlich geht Bayern in Führung, aber Großkreuz, der ist eine alte Drecksau und mogelt das Ding da rein. Alte Drecksau. Arjen Robben verschießt wieder einen Elfmeter. Es ist alles eigentlich angerichtet für... Das ist völlig recht, das wird auch so passieren, ja. Eine Sensation. Und dann Lewandowski, der da an Neuer scheitert. Beim Elfmeter der 90. ja. Harald Czerny, das 1-2. So. Euro-Eddy wird eingewechselt. Euro-Eddy. So, ich gucke jetzt mal kurz. Spanien, was sagt er da noch abschließend? Barcelona. Das kann ich auch. Also klar, Madrid oder Barcelona ist die Frage. Ja. Und ich weiß nicht, was meint denn ihr, wie eine Mannschaft auch das mit dem Trainer und so wegsteckt? Du sprichst das jetzt mit Tito an. Ja, klar. Ist ja auch irgendwo. Ich glaube, das sind alles Profis und wenn sich der Chef irgendwie auf der Arbeit wechselt, denkt man einen Tag drüber nach und am zweiten Tag meckert man über den gleichen Chef wieder. Also von daher glaube ich, ist da als Profigeschäft, so schlimm das auch vielleicht klingt, das spielt meiner Meinung nach keine Rolle. Wie schätzt du das ein mit Messi und Nossa? Und Neymar? Ja. Ja, für mich ist sowohl Messi als auch Neymar sind beides Spieler, die zusammen auch funktionieren können. Ich glaube nicht, dass die sich da irgendwie, dass sie das irgendwo trennen oder sonst irgendwas. Ich glaube schon, dass das beides funktioniert und dass Barcelona nicht nur national ganz oben steht, sondern auch international ganz weit kommt. Weil da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, ob die miteinander so gut können. Okay. Weil Messi war ja schon so immer der Mittelpunkt und der Star von Barcelona und unantastbar eigentlich so. Obwohl der mit so Leuten wie Iniesta und Xavi heißt er doch, oder? Ja, zusammenspielt. Wer ist denn der Typ? Wer ist doch so? Iniesta und Xavi. Ja, und trotzdem spielen die ja nicht so die Rolle, jedenfalls in der Außendarstellung, wie sie wahrscheinlich in jedem anderen Verein spielen würden. Also deswegen, ich weiß nicht, vielleicht ist das so eine neue Situation für den guten Herrn Messi. Und der Neymar muss natürlich abliefern. Er hat ja auch Druck ohne Ende. Ja, also um da jetzt auch nochmal mit mich einzumischen, ob die da menschlich oder was weiß ich, oder ob die da miteinander können oder nicht, da wage ich mir jetzt nicht kein Urteil drüber zu äußern, aber ich glaube, dass spielerisch beide nur zentral spielen können. Und dann wird es da, glaube ich, schon... Aber kommt Messi nicht immer so von außen nach innen rein so? Nee. So, der kann, also, der kann auch rechten Flügel spielen, aber der hat sich jetzt... Halbposition, meine ich. Also so gefühlt ist der immer so... Kommt er von der einen Ecke des 16ers so reingezogen. So zum Kreisläufer sozusagen, ja. So kann man es, so hat man es, glaube ich, früher genannt beim Handball, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, so. Ich weiß aber halt nicht, wo spielen denn beide, wenn sie beide auf einmal spielen? Müssen ja beide auf einmal spielen. Müssen beide auf einmal spielen, völlig richtig. Und ich weiß nicht, ob es da nicht. Kann natürlich sein, dass beide so, das sind natürlich überragende Spieler und dass sie sich natürlich gegengeistig komplett ergänzen und ich glaube, dass Real Madrid Meister wird, weil eben dieser Tata, dieser Trainer da aus Argentinien, das ist ja der erste große Club, den er trainiert und ich weiß nicht, ob das der richtige Move war. Man kann halt nichts über den Trainer sagen, ne? Das ist ähnlich wie bei Nürnberg, man kann halt nichts über die Spieler sagen, weil die halt keiner kennt. Von daher, ich wüsste jetzt aber auch nicht, welcher Trainer da jetzt hätte hingesollt. Jupp. Ja, Jupp sowieso, kann überall hin. Aber ich weiß nicht, ob dieser Tata da der richtige Trainer ist. Und ich glaube, dass Real Madrid Meister wird, eben wegen diesem Iaramendi da auf der 6. Und vielleicht gibt es da ja auch noch wirklich diesen Bale-Move. Dann natürlich geht dir der Pimmel auf. Ich würde auch zu Real tendieren, aber irgendwie... Ich meine, Barcelona, also von der Mannschaft her, ist halt schon... Homogener? Kannst du fast nicht gegentippen, gegen diese Mannschaft, also... Ja, es kommt drauf an, wenn sie echt diesen Bale-Deal machen, jetzt hat sich ja angeblich der Präsident von Tottenham festgelegt, also wert ist der 122 Millionen. Ja. Und da hat sich jetzt da der Präsident, der Perez oder wie das ist, von Madrid zugeäußert, gesagt, ah, ja, ganz schön teuer. Also ich glaube, dass die entfremden sich immer weiter, da die beiden Parteien. Bayern gegen Bremen. Andersrum, Bremen gegen Bayern. Naja. Gut, Bayern ist durch. 14. Spieltag, 8 Punkte Vorsprung vor Dortmund. Kann natürlich sein, dass die schleifen lassen, aber gegen Bremen ist natürlich immer noch so ein bisschen eine alte Rivalität. Oh, Stuttgart gegen Hannover, Chris. Oh, in Stuttgart? In Stuttgart, aber das ist für mich auch wieder so eine 0-0-Nummer. Hannover, aber Abdelau, kommt der gemacht ein Tor gegen euch. Stimmt, und Rausch, ne, im Paket. Nee. Die anderen, musst du dir vorstellen, die werden ja von 9 anderen Stuttgart-Spielern neutralisiert. Also da ist ja dieses eine Tor, ist ja schon, musst du hoffen, dass der nur eingewechselt wird, der Abdelau, damit er nicht in dieselbe Lethargie fällt, die die anderen 9 Feldspieler. Also ich ziehe den Rausch jetzt ab, an den Tag legen. Aber jetzt kommt Poggio mit ins Spiel. Ein Topspiel des 15. Spieltags ist Schalke gegen Gladbach. Der 4. Ja. trifft auf den 5. Boah! Da muss ich sagen, so vom Gefühl her, also Boccio, du musst mich berichtigen, wenn es nicht so ist, aber vom Gefühl her ist Gladbach dann auch immer, wenn es jetzt dann geht, den nächsten Schritt zu machen, also um ganz da mal oben mit rumzuspielen, da sind sie dann auch oft ein bisschen nachlässig. Ja, sie haben natürlich oft eine Chance gehabt und haben es dann irgendwo liegen lassen, da hast du schon recht mit. Und wie war das jetzt in Schalke oder auf Schalke besser gesagt? Nee, Gladbach. Oder? Also bei euch auf dem Bökelberg. Ich glaube, in Gladbach hat Gladbach auf jeden Fall eine Chance gegen Schalke. Auf Schalke wird es schwer. Also da würde ich sagen, das wird ein auf Pfosten hier jetzt. Da wird es ein schwieriges Spiel auf Schalke. Ich glaube, dass in der Hinrunde auf jeden Fall dann... Und jetzt knallt 2-2, pass auf. Ich habe 0-2 getippt. Bei dem Spiel hier? Ja, bei dem auch. 2-0 habe ich da getippt. Bayern gegen Gladbach habe ich 2-0 getippt. Ich habe hier 2-1 getippt. Ja, ist ja langweilig. Ja, aber... Und ey, das ist ja ein Spiel, der 15. Also wie gesagt, Gladbach gegen Schalke, der 5. gegen den 4. Ist da nicht auch Stuttgart gegen Nürnberg? Und Dortmund gegen Leverkusen, der 2. gegen den 3. Und auch da ist entscheidend, wenn jetzt Leverkusen Dortmund schlägt, überholt Leverkusen Dortmund. Aber in Dortmund, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Leverkusen was reißt. Ich meine, klar, Dortmund ist ein bisschen demotiviert. Die haben dieses entscheidende Spiel so kurz vor Schluss verloren. Lewandowski mittlerweile aufgehangen. Ja, jetzt kommen die letzten 2 Spieltage und dann gibt es die Hinrundentabelle. Boah. Da kann man dann ja Geld draufsetzen. Mit allen Informationen. Ja. Ich habe dann, werde dann für jede Mannschaft auch die Spielzeit, die jeder Spieler hat, sagen und wie oft der Ein- und ausgewechselt wurde. Mhm. Prozentual eher im ersten Drittel der zweiten Halbzeit oder wie auch immer. Habe ich alles hier natürlich mit notiert. Mit gleich. Gibt es noch eine große Liga? Die türkische. Mhm. Da darf man jetzt mittlerweile auch mit Tränengas auf die Tore schießen. Die schottische Liga vielleicht. Ne? Gibt's die wieder? Gibt's die wieder? Da war das nicht so, dass da waren das die Raiders? Nee, ja, die das weiß man halt nicht, ob Celtic war oder die einer von beiden halt sind runter. Ja, oder? War doch so. Hm? Wie weit sind die runter? Weiß das jemand von euch als Fußball-Podcaster? Ich weiß nicht, ob sie Dritte war. Ich meine, auch die Dritte wäre es gewesen, ja. Sind sie jetzt wahrscheinlich in der zweiten, kann man wahrscheinlich sehen, ja. Das ist mit Juve, das kotzt mich auch immer noch an, als die ja den Zwangsabstieg hatten und im Endeffekt, also eigentlich hat es überhaupt nichts geschadet. Nee, überhaupt so nicht. Wieder hoch, so viel wieder Meister. Aber ich finde, Juve hat den Transfer-Bold-Move des Sommers gemacht. Mit Tevez für, ich glaube, 7 Millionen oder sowas. Ja, kann man schon ganz mal wenig Geld. Der ist mir schon sehr... Ja, der passt halt dahin, ne? Der passt halt die Leistung, aber Chris, guck mal jetzt mal, echt, die Leistung von dem ist jetzt nicht außergewöhnlich. Der ist ein guter, ist ein wirklich guter, aber ich glaube, der wird auch ein bisschen überschätzt. Ja, der hat nur auf der Bank gesessen, ne? Ja, ich meine auch die Jahre davor. Also, ich glaube, seinen Höhepunkt hat er so 2007 gehabt, oder? Mm. 2007, 2008, 2006, so um den Dreh rum. Ja, wo er noch Haare hatte. Ach, der hat keine Haare mehr? Hat er, glaube ich, abrasieren oder ab oder raucht seine Haare oder so, keine Ahnung. Also. Ich würde sagen, aber der ist mehr als 7 Millionen wert. Definitiv, das ist schon ein guter. Warte mal ab. Warte mal ab, wenn der erstmal mit Stuttgart spielt für 2 Millionen. Wenn er Bälle einsammelt. Das meistgeklickte Video beim VfB auf der Seite übrigens, wie der Zeugwart die Bälle mit dem Netz einfängt. Klasse. Das ist VfB. Wie heißt der Zeugwart? Ich glaube, Freddy Bobic, das ist mittlerweile alles eins. Alles in Personalunion. Ja. Sparen, wo es nur geht. Ich glaube, der macht auch. Der macht auch den Greenkeeper, ne? Ja, den macht er auch, den kann er gut. irgendwas kann jeder. Ich glaube ja, Freddy Bobic ist auch irgendwo verwandt mit Bud Spencer. Denn beide haben irgendwie keine Augen, wenn man sich Bilder von denen anguckt. Mhm. Stimmt. Freddy Bobic hat wirklich so ganz, ganz komische Schlitzaugen. Die haben sie wahrscheinlich früher mal in die Sonne gestellt. Ja, das kann natürlich sein. Er ist ja mit Benson Henderson verwandt. Benson Henderson ist ja der einzige Mensch, der auf dem Alexanderplatz das Rote Rathaus und den Fernsehturm angucken kann. Also deswegen. Und das Empire State Building. Das auch noch, genau. Perry Saturn kann dann auch noch. Ist er nicht auch schon tot inzwischen? Nee, aber nee. Gesichtstätowiert. Oh, schön. Der trainiert jetzt die Hells Angels, glaube ich. Frankfurt gegen Augsburg. Jetzt bin ich beim 17. Spieltag, also jetzt. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist jetzt nicht unbedingt, also meine Bundesliga-Saison ist im Abstiegskampf unfassbar spannend. Also zwischen Platz 11 und Platz 18 liegen nur 3 Punkte. Das ist natürlich Wahnsinn. Mhm. Und zwischen Platz 1 und Platz 2 liegen halt mittlerweile dann doch schon 6. Ach. Aber Dortmund hat ein bisschen aufholen können, ja. Aber gut, klar, Bayern, Herbstmeister, Champions League, kurz vorm Aus, mussten sie nochmal alle Kräfte mobilisieren. Frankfurt gegen Augsburg. Weißt du auch schon die Champions League-Gruppe von Bayern? Nee, damit beschäftige ich mich nicht als VfB-Fan mit der Champions League. Das ist für mich fast wie Frauenfußball. Champions League oder was? Ja. der 21. War das sonst auch so, dass der 17. Spieltag, dass das alles an einem Tag? Ach nee, das wurde noch nicht terminiert, deswegen okay. Also eigentlich müsste der 17. Spieltag ohne Bayern stattfinden. Findet aber mit Bayern statt, denn die spielen da gegen den VfB. Okay, dann, der findet auf jeden Fall nicht an dem Tag statt, aber dann natürlich findet das Spiel statt, hast du in natürlich. Dem Jahr. Ich glaube sogar erst im nächsten Jahr. Echt? Vielleicht hilft. Jedenfalls Stuttgart. Das habe ich jetzt gar nicht Stuttgart ist es auch noch. Dann muss ich nochmal von vorne tippen. Wenn das jetzt so. Das ändert natürlich alles, ne? Absolut. Braunschweig gegen Hoffenheim. 15. gegen 17. Oh, Knaller. Ja. Braunschweig ist halt so. Braunschweig, könnt ihr mir vorstellen, dass es da schon mal so ein O gibt? Also mal das ein oder andere Pünktchen holen, wo man nicht mit rechnet. Kann ich mir fast gar nicht so vorstellen. Ne, jetzt warte mal ab. Wir haben nicht mal einen Torwart. Wir haben keinen Torwart. Da wirst du ja gleich überrascht sein. Hamburg, Mainz. Meine Perle. Mainz Perle. Hamburg, meine Perle. Freiburg gegen Hannover, da geht es auch nochmal um alles, Mensch. Ja, vor allen Dingen am 17. Spieltag. Ja, da geht es um alles. Nürnberg, Schalke. Ich glaube, der Schweinsteiger hat Keuchhusten oder sowas. Pfeifrisches Drüsenfieber. Der sieht ganz fertig aus, ne? Hat er sich beim Botten angesteckt. Boah, hab da die Geschichte gelesen. Das ist ja auch der Knaller gewesen. Ne? Ich hab sie mir vorlesen lassen. Du hast sie dir mit so emotional so eine Geschichte. Ach, die kannst du nicht lesen, ohne Tränen zu verteilen auf dem Portfolio oder was? Ja. Oh, jetzt Bayern gegen Stuttgart. Jetzt muss ich es tippen. Jetzt muss ich es, ja. Na gut, ich sag mal, wenn das wirklich so ist, dass Bayern da erst Weltpokal spielt oder Clubmeisterschaft oder was es da ist. Und dann. Entschuldigung, Enrico. Elfmeter. Das darf nicht wahr sein. Das ist ja. Du wirst verpfiffen vom Schiedsrichter. Du wirst verpfiffen, wirst du. Natürlich, das war auch. Ich tippe Bayerns höchste Saison. Ich meine, der Ball hat auch nur um 90 Grad die Flugrichtung gewechselt. Ja, aber das war doch keine absichtliche Handbewegung. Es gibt kein. Das ist ein Schulhofmärchen. Absichtlich, nicht absichtlich. Das hat mir. Ich weiß es, als ich... Also das hätte ich jetzt auch nicht gepfiffen. Komm, das ist doch lächerlich. Also ihr Bayern-Fans seid da wirklich. Also mit so einer Mannschaft muss man es doch ohne so einen geschundenen Elfmeter, der wirklich... Was soll denn der Mann machen? Der ist Schwerkraft. Der Arm fällt nach unten. Der hat gerade 66 Minuten Fußball gespielt. Da kann man doch nicht die ganze Zeit seinen Arm oben halten. Das fällt halt nach unten und dann kommt er da an den Ball. Das ist für mich kein Elfmeter. Da hat doch der Ball nichts zu suchen in dem Moment. Der Testegen hält den eh jetzt. Ich habe nichts zu suchen in dem Moment. Also jetzt bin ich wirklich ein bisschen parteiisch. Das fängt in am ersten Spieltag haben die schon ihr scheiß Bayern-Dusel. Immer unten rechts, er kann nicht anders, er kann nur unten rechts. Oder das ist Müller. Ja, er verschießt. Der ist so ein arrogantes Arschloch. Jawoll! Und es gibt schon wieder Elfmeter. So, das ist doch mal eine hitzige Phase gerade. Und wieder Elfmeter. Ja, schön. Freue mich schon, wenn es bei mir auch mal Elfmeter gibt. Was wegen was denn jetzt nochmal Elfmeter? Also das möchte ich aber auch mal wissen. Was war denn jetzt? Hamburg. Was ist da los? Herrle. Jetzt, Chris, jetzt sag mal ganz ehrlich, was ist da los? Warum gibt der wieder Elfmeter? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich tippe gerade hier meine Bildmannschaft. Ich gucke gar nicht auf. Das ist völlig egal. Sag mir jetzt, warum der jetzt Elfmeter gibt. Ich muss doch wieder mal sehen, die Szene. Ja, weil er dran war. Oh ja, also der war für mich eher ein Elfmeter als der erste. Was soll ich denn da sagen? Das ist für mich ein Elfmeter. Das hast du gerade im laufenden Spiel, habe ich das so nicht gesehen. Ich habe im laufenden Spiel nicht hingeguckt, es tut mir leid. Das ist ja völlig unfassbar. Es war doch derselbe Spieler, der gerade eben schon Hand genommen hat, oder? Ja, ja, klar. Oh, jetzt Alaba, der trifft natürlich. Wie kann man sich eigentlich so eine Frisur dem machen? Also das ist auch... Aufgesprüht, ich sag's nochmal. Also sag mal, der muss doch auch einen Styleberater haben und wenn nicht, irgendwelche Freunde. Ja. Bei so viel Geld musst du doch viele Freunde haben. Der Dominguez hat jetzt geklatscht zum Schiedsrichter. Das könnte jetzt kritisch werden, Pocho. Halt dich fest. Ja. Hast du das gesehen? Der hat in Richtung Schiedsrichter so Beifall. Also wenn er das gesehen hat, dann fliegt er. Ja, ist doch schon komisch, oder? Der erste Elfer ist für mich keiner. Der zweite ist für mich ein Elfmeter. Aber wenn der zweite resultiert aber aus dem ersten. Der erste ist für mich keiner. Sag mal, bist du bekifft? Den sein Arm fällt nach unten und da kommt einfach mal der Ball. Also, was soll er denn machen? Also, das ist ja wirklich, hier tun sich gerade Abgründe auf. Wo soll er seine Hand hin tun in dem Moment? Wie, wo soll er seine Hand machen? Ja, es geht doch darum, dass es eine aktive Handbewegung, also er muss doch mit der Hand zum Ball. Er muss doch den Ball bewusst mit der Hand spielen, weil sonst könnte ich ja jemanden einfach an die Hand schießen im Strafraum. Wenn es angelegt ist, dann zählt es nicht. Ja, manchmal winkt er aber vielleicht irgendjemanden. Dann sagt er, hier, komm mal her. Mutti, hier! Komm mal im Fernsehen. Nee, ist für mich. Doppelwechsel jetzt bei der Borussia. Dieser Patrick Herrmann ist aber echt wirklich hässlich. Ja, das habe ich aber auch. Ja. So, jetzt habe ich es. 17. Spieltag. Jetzt bin ich mal gespannt. So, fangen wir da unten an. Hat sich einiges getan. Auf Platz 18 ist Hertha aus Berlin. Platz 17. Die, warte mal, waren die nicht am 10. Spieltag oder waren noch auf 9, 10, 11, sowas? Moment. Kann ich das so einfach so. Ja, da pass auf, die waren auf 12. Das ist ja ein Abstieg fast. Die waren auf 12. Allerdings ist es da unten sehr, sehr eng. Augsburg ist auf Platz 17. Die waren nach dem 10. Spieltag auf Platz 18. Also haben sich verbessert. Mhm. Dann haben wir den VfB auf Platz 16. Finde ich, ist realistisch. Mhm. Und die werden... Also Ziel ist Relegationsplatz. Absolut. Braunschweig auf 15, Hoffenheim auf 14, Mainz auf 13. Hannover auf 12 und wir sind jetzt immer noch innerhalb von 3 Punkten. Also zwischen Hertha und Hannover auf Platz 12 liegen 3 Punkte. Ist auf 13? Auf 13. Also, wenn der Ter Stegen gleich den Ball in die Hand nimmt, kriegen die Bayern auch Elfmeter. Wer war auf 13? Mainz. Mainz. Das sehe ich aber stärker als 96. Ja, klar, aber wenn die nicht gewinnen, sind die natürlich, ja. Das ist natürlich, ja. Wenn die nicht gewinnen, sind sie natürlich... Ja. Freiburg und Nürnberg sind auf 11 und 10. Hamburg ist auf Platz 9. Bremen auf 8. Mhm. Ja, Überraschung gibt es oben dann nicht mehr so sehr. Obwohl, Wolfsburg ist, glaube ich, eine Überraschung auf 7. Ja. Frankfurt auf 6. Kann ich mir vorstellen. Also die müssen halt ihr Sturmdings da irgendwie in den Griff kriegen. Gladbach auf 5. Ja, kann ich mit leben. 28 Punkte. 4 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. Und 5 Rückstand auf Leverkusen, die sind auf Platz 4. Dann kommt Schalke mit 34 Punkten, Dortmund 39 Punkte und Bayern 6 Punkte vorne mit 45 Punkten. Interessant vielleicht, die meisten Tore geschossen, was schätzt er? Dortmund? Nee, Bayern. Interessant, ja. Die wenigsten Tore geschossen? Braunschweig oder Berlin? Augsburg, 9. Das ist ja schon mal fast wenig. Ja, die meisten Gegentore hat... Er hat doch der Mölders jetzt erst gestern verlängert. Der schießt ja auch diese 9 Tore. So. Die meisten Gegentore hat... Jetzt muss ich mal gucken. Ja, das finde ich sehr realistisch. Bremen. Bremen, Mainz und Hoffenheim haben die meisten Gegentore. 30, 29, 28. Die wenigsten Gegentore. Bayern hat 13. Ja, Bayern hat 13. Das ist aber viel. Finde ich auch, aber da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Jetzt kommt Jan Kirchhoff ins Spiel für Basti Fantastisch Weinsteiger. Das ist einfach schön arrogant. Das ist wirklich, ja. Und der freut sich. Wie viele Gegentore hat in Dortmund? Ich habe jetzt leider die Seite weggemacht. So. Ja, ich weiß gar nicht, ob man diese Tipps beherzigen sollte. So, Tobi hat geschrieben, ob ich eingeschlafen bin. Wieso? Der hat mich gefragt, ob ich vorbeikomme. Sollen wir auf nonpg.de gehen, auf den Stream? Wieso auf den Stream? Habe ich wieder aktiviert. Dann geht er gar nicht. Ja, echt? Ja, gar nicht. Ich muss mal auf 4-11 gehen, da hast du dich doch jetzt verkünstelt. Wie habe ich da verkünstelt? Ja, verkünstelt vor allem. Alles mit diesem Spreadshirt-Shop ist eine Katastrophe. Klar, das hat ja, also ist eigentlich, ich glaube, außer Bill Gates, Steve Jobs und ich, hat es, glaube ich, noch keiner geschafft, das in den WordPress-Blog zu integrieren. Das stimmt. Es ist eine Katastrophe. Ja, klar. Ich bestätige doch deine Probleme. Und Edward Snowden hat es, glaube ich, auch noch geschafft. Ja, aber nur, weil er die Leaks hatte. Wo ich mich natürlich jetzt wundere, da musst du mir jetzt mal kurz helfen. Ja. Mit diesem Klammeraffen. Wie man das macht. Was? Diesen Klammeraffen. Manche machen so einen Klammeraffen. Das Ad-Zeichen meinst du jetzt? So. Mhm. Ja, da komme ich nicht mit klar. Ich kopiere es mir immer raus von irgendwelchen Webseiten. Ja, na klar. Es ist einfach ein reiner Informatiker. Ich bin an mir ist ein Informatiker verloren gegangen. Das Absurde ist eigentlich, dass man dir sofort den Telekom-Techniker abnehmen würde. Also, den könntest du mal. Ja, auch rein optisch schon, ne? Telekom-Techniker. Ja. Weil der Chris trägt so gern Magenta. Ich bin halt der Magenta-Typ. Kann ich ja nichts. Magenta-Mann. Magenta-Guy. Herzlich willkommen bei Magenta, dem Telekom-Podcast. Haben die einen Podcast? Bestimmt. Wollen wir jetzt mal unsere Mannschaft kurz zusammenkaufen? Ich muss mal gucken, ob ich jetzt gebraucht werde. Potschow, wir fangen jetzt an, unsere Mannschaft zusammenzukaufen. Ja, kauf mal. Irgendwann hat hier einer Stier geschrien. Ich habe aber nur den Basisdeal gemacht, weil die Premium-Variante kostet, da musst du ein Bild Plus Konto abschließen. Ja, und das machen wir ja nicht. Natürlich erst machen, aber habe ich mir gedacht, das ist natürlich viel zu einfach. Ja, natürlich. Für uns reichen auch 120 Millionen. Ich würde sogar fast sagen, da können wir noch was investieren. Einzahlen in die Bundesliga. Also wollen wir uns selbst ein Budgetlimit setzen. 4 Millionen, komm. 500.000 Euro nur. Wir ordern unsere Spieler immer nur spieltagsweise. Also so ein Robben oder so ein Thiago, die mieten wir nur für ein Spiel. Die leasen wir. Ne? Das ist eigentlich eine geile Geschichte, weil du weißt ja halt nie, wer sich verletzt. Und wenn sich jetzt mal der Raphael verletzen sollte und der in deinem Kader ist, dann ja, hast du ihn halt nicht fürs nächste Spiel gebucht. Und dann nimmst du halt statt einem Raphael nimmst du halt Cristiano Ronaldo. Ja, eben. Wird ja auch gut dazu passen, so ist das ja nicht. Auch rein optisch sind beide auch oben dabei, ganz vorn mit dabei. So, Torwart, wen wollen wir da? Manninger. Ja. Ja, du musst doch nicht direkt so viel Geld für den Torwart ausgeben. Ich hätte jetzt den Bernd Leno gesagt, weil das, glaube ich, ein. Bin wieder da. Ricky, hast du schon. Eingeschlafen. Ricky, hast du einen Tipp für einen guten Torwart? Ulle! Okay, nehm Ulreich. Kostet 6 Millionen, ist er das wert? Wenn er den Mannschaftsbus mitbringt und. First comes first. Wie heißt die Mannschaft? Die Kronjuwelen, dann ja. Wie heißt die Mannschaft? FC. Boah, das ist mir viel zu blöde. Power. Rangers. Okay, Rangers. FC Power Rangers. Wird mit G geschrieben, glaube ich, oder? Rangers. Nenn die doch Sable Rider und die Star Sheriffs. Ist auch schon da gar nicht mehr so kurz, ne? Also. Sag mal, wenn ich 2-0 getippt habe und die gewinnen jetzt 3-1, ist das für mich dann besser, als wenn die jetzt 2-1, also wird das dann auch gewertet? Wenn du dieselbe Differenz und kriegst du noch 2 Punkte. Hättest okay. Ergebnis dann? Wie war's Ergebnis dann? Wenn ich das Ergebnis richtig habe, wie viele Punkte kriege ich dann? 4. Aber du hast doch auch 2-0 getippt, du dummes Schwein. Ich habe 2-1 getippt. Nee, 2-0. Ja? Ja. Kann man das einsehen? Ja, kann man einsehen. Und zwar bei mir in der Bundesliga-Tipps. Ich mein Telefon. Man bringe mir mein Telefon. Man sieht's hier. 2-0, Potto tippte 2-1. Sonst klappt das immer. Man bringe mir mein Telefon. Ich muss glaub klatschen vorher. Ja, ach so. Schnitt. Man bringe mir mein Telefon. So sei es. Habt ihr das Bild gesehen von der Frau, die von ihrem Mann erschossen wurde und der das dann auf Facebook gepostet hat? Der erschossen wurde? Nein, der Mann hat seine Frau erschossen. Und die Frau hat es auf Facebook gepostet. Und dann hat der Typ die Frau fotografiert und das Bild auf Facebook gepostet. Friend auf Facebook. Ja, Facebook hat er bestimmt danach einige. Ja. Nee, habe ich nicht. Habe ich mir angeguckt. Na, du guckst ja auch diese... Tja, die Enthauptungs-, eigentlich die Zerstückelungsvideos. Ihr müsst mal selbst unterhalten. Ich hole mal kurz mein Handy. Ich glaube, akustisch muss da ein Problem vorliegen. Das ist ja unfassbar. Geistig kann es ja nicht sein. Und du hast 2-0 getippt. Ich habe 2-0 getippt. Ja. Ich habe lange mit mir gehadert, ob Bayern deinen Club abschießt. Die Befürchtung hatte ich so ein bisschen. Ja. Aber also mich hat das Pokalspiel, ehrlich gesagt, nicht so überzeugt. Und Liga-Pokal halt auch nicht. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, die können froh sein, wenn sie das Ding... Also ich habe halt schon getippt, dass die mit 1-0 in Führung gehen. Und am ersten Spieltag habe ich mir vorgestellt, dass Gladbach da auch noch versucht, dann dagegen zu halten. Und dann irgendwie mal 2-0 bekommt. Ja, klar. Aber mir hätte es natürlich viel mehr Spaß gemacht, so wenn es 1-1 oder also ich, ja, wenn es halt eine Überraschung gegeben hätte. Weil das hätte natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gönne es leider den Bayern nicht, dass das mit Guardiola funktioniert, weil mir das viel zu viel Hype ist. Ja, aber ich glaube schon, dass das funktioniert. Das ist kannst ja fast nicht falsch machen, wa? Nee. Ist ja der Scheiß. Aber gut, also ich freue mich ja auch, wenn Bayern dann in der Champions League wieder eine Rolle spielt. Ja, eben, ganz genau. Ja, das ist alles toll und ich finde es auch toll, dass wir mittlerweile so Spieler nach Deutschland holen können. Wie die. Ich habe übrigens gerade den Sermi entfreundet bei Twitter. Ja, weiß ich jetzt gar nicht warum. So. Ist mir aufgefallen, dass er das aufnimmt. Mir? Nö, ich bin da resilient. Das gucke ich mal hier in unsere Runde. Das wäre ja viel besser, wenn ich 2-0 getippt habe, denn die richtige Differenz ist ja noch gegeben, nicht wahr? Sag mal, glaubst du eigentlich, ich verarsche dich oder was? Natürlich hast du 2-0 getippt. Wo sehe ich denn das? Oh. Tippübersicht? Messi. Oh, da ist er auf Platz 1. Naja. Aber auch nur, glaube ich, weil ich mit C am Anfang beginne. Ach, 3 Punkte gibst du die richtige Differenz. Also bei meinem Tippspiel bin ich auf Platz 1. Okay. Ja, Pocho. Ja, bitte. Ist ja jetzt auch, könnte man fast behaupten, dass noch einiges passiert an diesem Spieltag. Ja, vielleicht die ganze Saison auch noch gar nicht so sehr entschieden ist, aber vielleicht sollten wir mal entscheiden. Ich wollte nur sagen, weil wenn Pocho sagt, 1-7 gewinnen die Gladbacher, wird das hier bejubelt und wenn ich einfach auf Understatement mache und sage, das wird ein knappes 2-0, dann heißt es gleich wieder die Großkotzigkeit, aber versteht der, der blöder ist, der das glaubt, dass es 1-7 ausgeht oder der es tippt. Oder der sagt. Oh. Öffentlichkeit. Ja, aber ich dachte, das war der, also in der Öffentlichkeit. Es hat doch guck mal, wie sie jetzt die Gladbacher auseinandernehmen, wie sie hier kaputtgeschlagen werden, der dumme Mandzukic hier. Und applaudiert vor dem Schiedsrichter, der die gelbe Karte zückt. Runter mit dem Mann, runter! Ja, finde ich auch. Ich finde das eine Frechheit, wenn die denn. Ich finde auch diese Diskutiererei. Finde ich auch widerlich. Also ich würde natürlich niemals so weit kommen, um Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Ich würde mal eine reindreschen. Also dieses dumme Gequatsche. Es hat ja noch nie was gebracht. Es gibt keinen Präzedenzfall, wo der Schiedsrichter. Oh ja, Mensch, das ist ein Argument. Ich nehme die rote Karte zurück. Ich verstehe es ja noch, wenn man wirklich diskutieren kann. Aber wenn man zum Beispiel, was war das für ein Wahnsinnstrick, den der Gladbacher gemacht hat? Naja gut, der Dams ist ja jetzt nicht unbedingt ein Techniker. Aber jetzt pass auf, wenn der diskutiert, nachdem er eine Schwalbe gemacht hat oder so, irgend so eine Scheiße, oder jemanden wirklich umgehauen hat und dann behaupten will, dass das wäre nie so passiert, da drehe ich durch. Sowas gehört für mich auch im Nachhinein noch bestraft. Absolut, das ist aber in Italien, da ist es an die Spitze getrieben, da kannst du, ist ekelhaft. Du musst mal Eurogoals gucken, die Italiener, das ist ganz widerlich. Ich gucke keinen Fußball. So, jetzt müssen wir mal langsam hier unseren Torwart, wen nehmen wir? Ist mir das egal. Der Manninger. Mensch, der ist doch schon 40. Ja, und? Ich finde es viel wichtiger, was der Letztplatzierte machen muss. Ja, das haben wir ja noch nicht. Jetzt raus. Ja. Wie willst du das rausfinden, wenn du nicht darüber sprichst? Das sitzen wir aus. Bitte was? Das sitzen wir aus. Ja, was machen wir denn? Was macht der Verlierer? Also der Tobi fragt jetzt, mit wem ich auf Skype bin. Mhm. Schreibe ich 4 Ecken, 2 Elfer. Also, Potsch, ich glaube, ich frage da mal dich als. Ja. Ja, wohle dem, der einen Javi Martinez dann in der 84. noch bringt. Wer geht dafür raus? Neuer. Toni Groß. Ich bin mal gespannt, wann es den ersten Moment gibt, wo Pep Guardiola sich selbst einwechselt. Weil einfach kein Material vorhanden ist. Ja? Ja, genau. Und weil er einfach immer, der ist ja immer so dicht dran an den Spielern und will die auch berühren und will denen sagen, Mensch, hier, guck mal, da und das. Der will die berühren. Okay. Er ist, ja, ist immer so. Er ist halt bei Menschels halt sehr. Also ich glaube, den Manninger, ich weiß gar nicht, ob der noch rein biologisch die Liga noch überlebt. Okay. Meinst du wirklich, wir sollten da so einen Haudegen nehmen? Dann nimm doch Hildebrand. Ich glaube, wir sollten da einen jungen, guten Mann nehmen. Einen jungen, guten Mann. Und das ist für mich der Leno. Der kostet 9,5 Millionen Euro. Was kostet der Testing im Gegensatz dazu? Der kostet 11 Millionen Euro. Ja, dann nimm den Leno. Hat aber weniger Punktskills. Nehmen wir den Leno, ne? Als ja, ja. Auswählen. Lenus. Ist gekauft. Mhm, wird jetzt übrigens von deinem Konto abgebucht. Ja, davon gehe ich aus. Ist ja auch kein Thema. Da kriege ich ja täglich an Zinsen. Ricky? Ja? Was schreibst du denn da mit dem Tobi? Ich lese mir gerade durch, dass Bob Sapp jetzt seinen 12. Kampf in Folge verloren hat. Lebt der noch? Der ist doch schon auf dem 40, oder? Ja, der boxt noch für Geld. Für was noch sonst? Ja, es geht nur ums Geld. Es geht nicht, der verliert halt jeden Kampf. 12. Kampf in Folge verloren. Mhm. Nach 35 Sekunden hat der Referee den Kampf. Nach 35 Sekunden hat er TKO? Jupp. Oh ja. Ich wollte mal sagen, da hat er gerade noch nicht mal die Hände hochgekriegt. Ne? Was der abhebt, der Robin, ey, das ist ja unfassbar. Hast du recht, das macht natürlich kein Spieler sonst. Macht nur Robin. Gibt keinen Spieler, der das macht, das recht. Eieiei. Weißt du, da sagst du was gegen den Robben und dann auch, nee, guck mal, der Arme, nee, der hatte ja getroffen. Der weißt du, bei so einer 3-1-Führung. Ich würde mir darauf nicht zu viel einbilden. Auf die 3-1-Führung? Übrigens, die Portai Pairs. Die Porsche Paris. Kenne ich nicht. Die gestern zu Gast war bei Colt Cabana. Die finde ich niedlich. Jay Leno, das war doch Barack Obama. Die finde ich niedlich. Porsche Paris. Die finde ich echt niedlich. Nee, Porsche Paris, so heißt die. Brauchen wir auch noch einen zweiten Torwart? Die ist süß. Besser. Wir nehmen doch, ja, besser, ne? Also, da nimmst du den günstigsten, den es gibt. Den Gündogan. Wollen wir den Gündogan ganz dekadent als Ersatzkeeper kaufen? Das ist die. Ja, wollen wir mal schauen. Ich finde ihn niedlich. Wollen wir mal schauen. Was macht die? Wahrscheinlich. Ketchers. Wahrscheinlich, ja, weil. Sieht gar nicht so aus. Ketzerin? Ja, Ketzerin ist die. Die leugnet erfolgreich seit Jahren, Gott. Ja, ich ja auch. Ich bin so ein Ketzer und so ein, und ich bin da gleichzeitig aber auch ein Querdenker, dass ich mich jetzt hier öffentlich im Podcast folgendermaßen äußere. Wenn es einen Gott gibt, möchte ich jetzt tot umfallen. So, jetzt bin ich entweder eine Hexe oder die Leute denken, dass man nach dem Tod weiterlebt. Jetzt bist du also sofort ein Walking Dead. So eine Art. Du bist ja auch unsterblich und bist nicht allein halt, ne? Das zieht sich aber auch ganz schön das Spiel, ne? Ja, so in der zweiten Halbzeit dunkelt es ein bisschen, ne? Es gibt einen Torwart, der spielt bei Hannover, der heißt Fury. Ja, in das Slaughterhouse. Die sind so schlimm. Da, weißt du, die Scorpions, ey, Alter, die haben wirklich Mainstream-Bass erzeugt, ja, Musik scheiße, aber Fury in the Slaughterhouse, da hört's auf. Da schämst du dich halt. Oh Don't forget these days. Dann doch lieber das Banana Phone, oder? Oh, ob da GEMA drauf ist? Ricky? GEMA ist überall. GEMA scheißen. GEMA kotzen, Alter. Wollen wir Fury kaufen? Ja, Fury ist gut. Hm? Oder Mitch Langeracki. Ich glaube, der ist gut, ne? Das ist gut. Der Langerack. Aber ich glaube, der kostet 800.000. Wollen wir das machen? Das kann man auch mal machen, ne? Komm, den shoppen wir uns. Mhm. Ricky? Ja. Hast du die erste richtige Freakshow-Folge gehört? Nein. Na gut, dann hat sich das Thema schon ausgeschöpft, kann man mal auch. Das stimmt. Ricky? Ja. Sag mir mal einen Abwehrspieler, der, wo du meinst, der musste unbedingt in deine Mannschaft. Egal wie viel der kostet. Weil du es bist, ja. Du kannst aber leider nur Bundesligisten nehmen. Philipp Lahm. Oh Gott. Das ganze Budget ist ja schon weg. Das ganze Budget ist ja schon weg. Ja, das ist natürlich. Ja, leider unser Leiden, was wir gerade kundtun, basiert leider auf keiner Grundlage, weil wir sagten, oder ich zumindest sagte, ist egal, was er kostet. Ja, das ist wahr. Von daher musst du ihn kaufen jetzt, ne? Aber Ricky? Ja? Kann ich dich vielleicht noch umstimmen auf David Alaba? Der kostet 2 Millionen weniger und ist jünger. Ja. Ricky? Ja? Kann ich dich vielleicht nochmal umstimmen? Kommt drauf an. Auf Klose von Nürnberg, der ist 25 Millionen günstiger. Nein. Das ist dann. Nein! Also so nachlässig bin ich jetzt dann noch mal nicht. Geistig nachlässig. Veto! Na, guck mal, der Granitschaka spielt auch mit. Ja, der spielt auch mit. Der hat auch eine ähnliche Frisur wie Alaba, ne? Ja, wobei Alaba, der hat da noch so, glaube ich. Ja, das musst du entscheiden. Du hast ja die gleiche Frisur auch. Ne? Ja, nicht, inzwischen gehe ich mir schon bis zum Arsch in meine Haare. Ja, ich denke das, ja. Du flechtest ja regelmäßig 2 Zöpfe an die Seite. Ne? Ja, im Prinzip dieselbe Frisur wie Nils beim He-Man-Interview. Ja, guck mal, Ricky, der hört jetzt auch ab und zu mal, wenn ich ihm eine Folge wenn ich ihm eine Folge empfehle, Almost Daily. Das gefällt dir doch auch ganz gut, oder? Ja, also ich muss sagen, die kommen immer bei mir, also dauert immer eine Weile, bis ich dann drinne bin. Aber es gibt so einen Punkt, bis zu dem ich dann durchhalten muss und dann wird es richtig gut. Also es ist wirklich so. Also die ersten, was war denn das jetzt? Zombie-Apokalypse und Zeitreisen. Das war wirklich so die ersten 20 Minuten jeweils, habe ich gedacht, oh, das geht mir irgendwie auf den Sack. Mhm. Und dann wurde es immer besser und besser und besser und besser und wirklich richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ich muss ja auf jeden Fall die Wer-bin-ich-Folge anhören, da kriege ich mich richtig schön in die Haare. Ja, ich fand die Stadtland-Plus-Folge bisher das Allerbeste. Ja, die war witzig, das stimmt. Die war unfassbar. Spiel ist aus, übrigens. Ja. Was spielen wir für ein System? Das Spiel ist aus und Vince Vaughn ist zum zweiten Mal Papa geworden. Mhm. Gut, dass das beides auch zusammenhängt. Wenn er jetzt noch Schauspieler wird, dann würde ich sagen, ey, Gratulation. Wir spielen natürlich 4-3-2-1. Okay, hätte ich jetzt nämlich auch schon vorgeschlagen. 4-4-2 hätte ich gesagt, aber auch nur, weil ich nichts anderes kenne. Nee, 2 Stürmer spielt keiner mehr, nur noch Stuttgart. Ja, und, genau. Genau. Was denn? Ich habe damit nicht gerechnet, dass du Stuttgart sagst, und wollte jetzt gerade sagen, und Stuttgart, aber es ist wirklich nur die eine Mannschaft. Das ist genauso, wenn man mit jemandem telefoniert, der wirklich scheiße am Telefon ist, da reicht es ja auch nicht einmal aufzulegen und du musst halt 2-mal Stuttgart nennen, ne? Ja, genau. Ja. Das ist so wie beim Candyman, ne? Wenn du dich halt von Spiegel stellst im Bad und 3-mal hintereinander Stuttgart sagst, kommt der Candyman. Ach so, die Szene meinst du? Ja, wenn ich das mache, dann kommt es mir hoch. Stuttgart! Ja, und dann geht es wieder inzwischen. Nächstes Jahr sollen 2 Paranormal Activity-Filme kommen. In einem Jahr. Ja, und ist das Lady Gaga-Video, was da gerade durchgeht. Was ist denn da los eigentlich? Hast du das mal angeguckt? Mhm. Ist komisch irgendwie. Ist disturbing, ne? Aber ich finde die irgendwie geil. Ich finde sie auch geil, weil sie halt geisteskrank ist. Nee, ich finde, die hat eine sehr schöne Figur für ihr Alter. Schöne Brüste. Die ist doch bestimmt auch schon 24, oder? Beginnt ja der Verfall. Ja. Ach ja, du, ab 19 geht es nur noch bergab. Mhm. 27 ist die schon. Was? Ist ja widerlich. Dann nehme ich mikrophilen Penner. Also. So sieht's aus. 3-1 für Bayern. Na gut. Dann halt nicht. Hm. Da müssen wir halt durchschalten und sehen, dass auf AXN Breaking Bad läuft. Wie kommt das heute schon? Nee. Montag. Hier läuft jetzt gerade auf AXN Breaking Bad. Was? Wenn es auf Deutsch ist, dann ist Wiederholung. Scheint deutsch zu sein, ja. Woran hast du das ausgemacht? Am Rufen und der Synchronstimme von White hier. Ryan Cranston. Ja. So, jetzt müssen wir die Abwehr-Thema fertig kriegen. Ja, dann noch Martin Stranzl rein. Ne? Also wollen wir jetzt den Alaba kaufen für 28 Millionen. Wir haben noch 100,9 Millionen Euro. Ja, kauf Alaba, komm. Komm. Kriegst du kein Bail dafür. Nee. Ja. Oh, ich habe neulich so einen schönen Spruch gehört im Radio. Wie war das nochmal? Da ging es auch um die NSA-Sache. Und da hat einer den Siebert, den Regierungssprecher. Wer ist denn mit Vornamen, der Siebert? Jörg. Nee. Richard. Nee. Hans-Jörg. Ja, das stimmt immer. Bernd Stelter. Christian, Stefan, Steffen Siebert, so heißt er. Christian Steffen, Stefan Siebert, so heißt er. Ach, der Rex-Sprecher meinst du? Der wurde gefragt zur NSA-Sache und hat dann ewig gesülzt und keinen Punkt und kein Komma gemacht. Und dann hat der Kommentator von dem Radiosender gesagt, ja, das ist natürlich die Taktik, die wir jetzt auch alle anwenden sollten, möglichst viel und durch, also Blödsinn schreiben und durcheinander und so. Und er hat gesagt, und die neue Einheit dafür ist ein Siebert und das entspricht 10 Gigabyte. Das fand ich gut. Ein Siebert entspricht 10 Gigabyte. Das hat mir gefallen. So. Aber ich habe es jetzt ein bisschen schlecht wiedergegeben, weil ich nebenbei eine ganz interessante hier im Porno-Chat-Bekanntschaft gemacht habe. Chat-Roulette-Bekanntschaft. Ja. Ist Jamie wieder da? Nee, aber Tobi hat sich so einen Elefanten unter die Höschen angezogen. So, jetzt brauchen wir zwei Innenverteidiger. Ich schlage einen vor, Jan Kirchhoff. Für 4 Millionen, ich glaube, gut. Martin Stranzl, bitte. Martin Stranzl. Was sagt ihr denn? Veto zu Jan Kirchhoff oder was? Er spielt doch nie. Also ich würde ihn auch nicht. Zum Beispiel gespielt, dann zumindest hat er schon mal 100% Bundesliga-Einsätze. Der zählt da doch nicht mal dazu. Du musst doch irgendwie mindestens 20 Minuten spielen, um Punkte zu bekommen. Ja, wenn ihr das Geld habt für Stammspieler, dann bitte. Ja, Martin Stranzl. Verdammter Hack genommen. Wer ist denn Martin Stranzl jetzt? Was ist denn der? So ah, dicker das ist gut, der ist auf den ersten 4 Seiten. Ist der schon mal gar nicht, dann nehmen wir den. So dekadent. So reden wir Bayern. Was macht denn eigentlich der Hövedes zurzeit? Ja, der spielt. Wollen wir den kaufen? Als Innenverteidiger-Chef. Der schießt doch auch mal ein Tor, das ist bestimmt auch gut. Muss der eigentlich torgefährliche Innenverteidiger holen? Der kostet aber 18 Millionen. Ja, ist ja klar. Ja, natürlich ist das klar. Aber wir haben das Geld nicht. Du, manchmal muss man auch über seine Verhältnisse leben. Sonst wäre Real Madrid nie da, wo die heute sind. Ich weiß gar nicht, dass du dich da immer so genierst. Also, kurzes Update. Wir hatten mal 120 Millionen, haben jetzt noch 81 Millionen. Dann heißt deine Liga halt jetzt Müller-Milch-Arena oder weißt du, Kuckuck. Wir haben jetzt 2 Stammspieler und Langerak auf der Bank. Langerak. Du gehst ganz falsch an die Sache ran. Du musst deine Mannschaft... So wird das nie was. Ja. Du musst deine Mannschaft auf fest definierten Säulen aufbauen. Du brauchst einen Stürmer, einen Mittelfeldspieler und einen Abwehrrecken, der deine Mannschaft... Ich habe gedacht, wenn wir jetzt für die Innenverteidigung schon 290 Millionen Euro ausgeben. Das ist ja fast gar nicht möglich. Da übertreibst du doch ein bisschen. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt fangen wir nochmal an. Innenverteidiger, preiswert. Nein, Martin Stenzel. Also den kann man auf jeden Fall als zweiten Mann holen, aber du brauchst ja auch noch jemanden, der immer... Von dem Jungen von Frankfurt. Subotic. Ja, der ist auch, den, oder hier der Hummels, aber der ist wahrscheinlich auch nicht bezahlbar. Der Hummels kostet 26 Millionen. Bitte denkt ein wenig moderater. Ihr müsst aber ein bisschen Risiko gehen. Denkt dran, ich mache hier bei Bild mit, weil ich möchte die Reise gewinnen. Nee, dann jetzt verweigere ich mich. Mensch, der Gewinner kriegt 3.000 Euro für eine Reise. Würde ich Bildzeitung dafür, würde ich irgendwas machen. Sprühflaschen kaufen und die Zentrale zu sprühen. Okay, wenn wir das gewinnen, sprühen wir die Axel Springer Zentrale zu, okay? Einen riesengroßen Pimmel machen wir da drauf. Das ist ein Deal, ja? Und schreiben dann drauf, wie heißt der? Friedmann, du doofe Sau. Das schreiben wir dann da drauf. Ja, Lirum Larum Löffelstiel, wir kommen dann auch nicht weiter. Ruhl Brauers. Der vor allen Dingen. Vor allen Dingen, er sagt nur Gladbacher, ich sage nur günstig und du sagst Spieler, die spielen in der Weltauswahl. Der Pocho hat halt die Raute im Herzen. Ja. Und ich bin halt einfach ein Ästhet, was Fußball angeht. Ja, was bin ich? Holger Klein hat Familiengeschichten gemacht. Ja, dann nimm doch Holger Badstuber, der spielt bestimmt auch bald wieder. Oder Holger Klein fürs Tor. Ich mag Holgi, muss ich ganz ehrlich sagen. Solange er nichts sehen kann, ist er nett. So, ich bin jetzt mal im Preissegment von 3 Millionen Euro. Wollen wir da mal, soll ich mal ein paar vorlesen? Da kommen bestimmt ein paar Stuttgarter. Ja, tatsächlich. Niedermeier ist erst. Aber nee, ja, würde ich nicht kaufen. Gebre Selassie, das ist ja ein Witz. Der ist ja nicht mal 3 Euro wert. Ist der nicht mittlerweile bei der UNO? Nee. Nee, der macht wieder Hochsprung. Ach genau, so war's. Wendt. Wendt ist doch einer von euch. Oskar Wendt. Wie alt ist der? Mitte 20. Ist der gut? Ich weiß nicht, ob der viel spielt diese Saison. Okay. Wer ist denn Bembe Anderson? Der hat gekämpft jetzt am Samstag. Ja, aber bei Frankfurt spielt der jetzt und hat in Gladbach und in Düsseldorf gespielt. Da kennst du den Menschen? Ja, natürlich. Ich gehe mal weiter runter mit dem Preis. Ich gehe jetzt erstmal aufs Klo, bis gleich. Okay. Jetzt gibt es einen neuen Rotwein-Podcast vom Holger. Das ist schön. So, ich mache jetzt auf Eigeninitiative, kaufe ich jetzt den Salif Sané. Da will ich aber nachher nichts hören. Von Hannover 96, der kostet nur 2,5 Millionen. Wie war der Vorwurf an Pocho? Bitte was? Dass er nur seine eigene Mannschaft supportet. Wir können aber nicht mehr als, wir haben jetzt noch 79 Millionen. Es ist nicht eine Frage des Könnens, sondern eine Frage der Vision. Es ist die Vision, die im Vordergrund stehen muss, Chris. Du musst dich darauf einlassen. Ein Spieler spielt immer schlecht. Trainer ist kein Idiot. Das sind... Hast du gekifft? Das sind meine Merksätze im Sport. Schon immer gewesen. So, ich gehe mal höher im Preis. Komm. Ich war ja übrigens mal B-Jugend-Torwart-Trainer. Mhm. Aber nur ungefähr 50 Minuten lang. Ja. Weißt du, an was es gescheitert ist? Weil dein Glied, weil du keine Laufrinne für dein hängendes Glied hattest? Ist richtig. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mir so einen Heißluftballon dran gebunden, damit es immer so. Aber es ist daran gescheitert, dass ich den Ball nicht. Ich konnte den einfach nicht zu diesen Spielern spielen. Du musst halt schon lachen, der alte Homo. Ja, was denn? Als Homo weiß ich auch nicht, was das sein soll. Jetzt erzähl weiter, tut mir leid. Ja, und dann habe ich mich selber entlassen. Ich habe dann so gesagt, oh, irgendwie, ich habe dann ganz clever in die Kabine und gesagt, oh, ich habe hier irgendwie. Ich weiß auch nicht, so eine Knochenentzündung oder was. Ich muss erst mal eine Weile pausieren. Dann habe ich eine Weile pausiert und habe einfach so lange pausiert, bis jemand anderes dann Zeit hatte, Torwarttrainer zu werden. Und das hat 50 Minuten gedauert? Nee, aber da habe ich praktisch schon heimlich sozusagen, habe ich mich ja verabschiedet von dem Posten. Mir war ja klar, kein Comeback, ohne dass ich die Stelle da nicht abgeben kann. Das war für mich von vornherein klar. Ja, jetzt bist du wieder da? Ich bin wieder da, ja. Wir haben jetzt übrigens schon 3 von 4 Verteidigern. Warum eigentlich wir? Ja, weil der Ricky redet hier nur von Gareth Bale und Co. Ja, du stimmt musst doch ja so sehen, da steht ja auch Rickys Name, was wir zur Bild-Zeitung schicken, ne? Ja, natürlich. Gerne schicken. Adresse und Name habe ich da. Ja. Also mit so Daten habe ich seit ein paar Wochen nicht mehr so. Wir brauchen jetzt immer noch einen Innenverteidiger, einen Chef. Wir haben links hinten haben wir Alaba für 28 Millionen. Aber der darf halt nicht mehr wie 500.000 Euro kosten, der Chef. So, dann haben wir als Rechtsverteidiger für 4 Millionen, das finde ich ist ein guter Deal, Rafinha. Mhm. Der auch nicht spielt. Der hat heute gespielt. Da habe ich hier keine Ahnung oder ihr? Was hat er denn heute gespielt? Der Lahm wurde nach 60 Minuten oder so ausgewechselt. Ja, aber das kannst du doch knicken. Das ist doch kein Spieler. Du willst doch solche Spieler, die konstant. Soll ich es noch erwähnen? Wir können auch gerne einen Schmelzer oder einen Lahm kaufen. Nur dann haben wir 4 Verteidiger und müssen aber nicht nur Mann spielen. Es gibt doch nicht nur 2 Außenverteidiger in der ganzen Bundesliga. Die Kunst ist doch, jetzt einen Spieler da auf diese Position einzukaufen, der sich entwickelt und dann so durch die Decke geht. Hast du noch nie Comunio gespielt? Da ja, kauft man doch auch nicht. Da siehst dann du. Machen wir das so, dann ist der Rafinha wieder verkauft. Ich bin in zweifachen Folge habe ich eine Comunio-Liga gewonnen, die gespickt war mit absoluten Fußballfachleuten. Ja, da ist erstmal Ruhe im Puff. Da geht es erstmal nicht weiter. Ich kann den Rafinha nicht mehr verkaufen, wieder zurück. Wie geht denn das? Ja. Das ist jetzt vorbei. Muss ich neu anmelden. Wie geht denn das? Ist vorbei. Ich muss, glaube ich, einen HTML-Code auf deinen WordPress-Blog einfügen. Ich muss jetzt einen Shirt im Spreadshirt-Shop kaufen. Wann ist das Shirt, Ricky? Guck mal das an. Hm? Oh, ich gucke hier gerade. So, jetzt sag mir mal bitte einen Innenverteidiger. So, wir haben noch 75,2 Millionen. Gerne können wir jetzt für 75 Millionen noch einen Innenverteidiger kaufen für 200.000 den Rest der Mannschaft. Wenn ihr das so sagt. Das ist der teuerste Innenverteidiger. So, habe ich mir gedacht, dass das so nämlich kommt. Das ist Mats Hummels. Kostet 26 Millionen. Das sind gar keine 75. Hast du recht. Ja, das ist natürlich das Wichtigste in so einem Gremium, dass man sich die Wahrheit sagt. Das ist ja keine One-Man-Show. Bestern ist vorbei. Wir zählen Zahlen. Und jetzt gehen wir jeden einzelnen Spieler durch, den es in der Bundesliga gibt und der Verteidiger spielen kann. Los soll ich mal anfangen, ja? Nein, ich gehe gerade, ich hab jetzt gleich einen. Ich bin durch. Da, gut, das Gremium ist jetzt. Dann nimmst du bitte Roberto Hilpert. Ich interveniere leicht. Ich vehement in diesem Falle. Bis auch da musst du dich viel cleverer geben. Du kannst ja sowas machen wie: Gut, Pocho, wenn wir den Hilpert verpflichten, dann habe ich aber einen Freilos fürs Mittelfeld. So. Und weißt du? So, weil der Hilpert hat doch Asthma. Der hat kein Asthma, der hat eine schwarze Freundin. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Hilpert. Der hat übrigens ein Tattoo. Hat er sich machen lassen. Röchel-Hilpert. Ist das nicht der hat der nicht früher bei Popstars in der Jury gesessen? Ja, der Schwarze. Ist doch der Hilpert. Ja. Lukas Hilpert, oder? Der Kleine ist es doch. Bruce Hilpert war das. Ja. Also Lukas Hilpert ist für mich. Okay. Ist nicht für die zweite Mannschaft? Damit wir nicht diese Situation zum Überkochen bringen, überspringen wir vielleicht diese verkannte Innenverteidigerposition und gehen zum Mittelfeld und kommen am Ende nochmal, wenn wir wissen, was wir noch überhaben, zur Innenverteidigung. Clever. Mittelfeld. Wir spielen 3-2-1. Dann sind es wahrscheinlich 5 Mittelfeldspieler, die du brauchst, habe ich mir ausgerechnet. Ich muss wieder einen von Gladbach nennen, Kramer. Gucken, was der kostet. Dann muss ich erstmal auf die Kategorie Mittelfeld klicken. Ja, gut, da haben wir auch schon Preise. Marek Lesniak. Gibt's den noch? Ich glaube, der spielt noch, ja. Immer noch bei Wattenscheid. 0-9. Ich hab's auch mal den Sané, der immer dieses Salto gemacht hat nach dem Tor. Genau. Das war mein erstes Bundesliga-Tor, das ich live gesehen habe. Sami Sané hieß der, glaube ich. Ja, irgendwie so, genau. Das war bei einem 4:1 von Uerdingen gegen den VfB Stuttgart. Da hat Uerdingen 4:1 gewonnen. Das war mein allererstes Bundesligaspiel 1990. Und Sané hat direkt vor mir sein Salto gemacht. Und ich war glühender. High as fuck. Ja. Soll ich jetzt nochmal suchen? Kramer. Christopher Kramer. Kruse. Das war so schön. Kruse Goretzka. Goretzka für 4,5 Millionen und der wird spielen. Der spielt. Ja. Doch, kauf den. Okay, kauf den. Okay, den kaufen wir, ja. Auf links, ja? Da haben wir schon gewonnen. Naja. Der, auf den Move kommt keiner. Hey, noch ein Geheimtipp. Und wenn, dann liest du kein Bild. Götze, auch noch als Tipp. Götze. Der Götze, der wird auch ein großer. So, weiter geht's. Oh, das läuft. Es läuft. Co. Koscielny, Rudi, Traore, Macchia, die Rolfes, Schmiedebach. Apropos Schmiedebach. Geht gleich ins Bett. Komm, wir klicken das noch schnell durch. Wie heißt der? Kramer? Kramer, Hier kannst du auch den Namen suchen. Vielleicht sollten wir das einfach machen. Ich finde, mit diesem Kicktipp, diese Darstellung ist ja fürchterlich. Du meinst die App jetzt, oder? Nee, ich bin jetzt gerade auf der Rechnung. Kostet 1,5 Millionen. Ja, kaufen. Was macht denn der? Der ist defensiver Mittelfeldspieler. Beim Kaufen war 1,5 Millionen. Spielt der oder ist der auf der Bank bei uns? Nee, ich glaube, der wird spielen. Wir haben ja drei Defensive. Wo soll der in der Zentrale spielen oder auf dem... Ja, auf der Zentrale ist schon gut. Also wenn der verkackt, ne? Ja, was dann? Ja, dann musst du deine Reise... Alleine antreten. Selbst zahlen. Nach so. Titisee Neustadt. So, weiter geht's. Aröli. Ich find das übrigens ein bisschen bedenklich, dass Bayern wirklich ein Gegentor kriegt. Zu Hause gegen Gladbach. Willst du jetzt nochmal ein Review machen? Nö. Okay. So, Mittelfeldspieler. Wir brauchen noch zwei Sechser. Zwei Sechser. Was kostet denn Lars Bender? Oh, das ist eine gute Wahl. Gute Wahl. Eine sehr gute Wahl. Das ist eine äußerst gute Wahl. Oh, ist das eine gute Wahl. Wenn ich ihn finden würde. Ich schreibe Dieter Hoeneß. Könnte aber beim Elfmeterschießen versagen. Nee, wer ist denn der Typ da im Stadion? Bei meinem Stadion? Der kommt mir so bekannt vor. Ja, das ist, der hat auch bei Markus Münch, natürlich. Genau, Markus Münch, ne? Ja. Der hat auch bei Gladbach gespielt. Der rutscht leider raus. Echt? Zu teuer? 20 Millionen. Okay. Ey, der hat auch bei Gladbach gespielt. Ich habe den jetzt auch nur mit Leverkusen und Bayern in Verbindung gebracht. Er hat auch bei Gladbach gespielt. Oh, Thomas Helmer sehe ich hier gerade noch. Nerlinger sehe ich auch. Nerlinger. Ja, und hinten Jürgen Klinsmann. Ja, da muss man halt einfach mal an sich glauben. Motivation ist für mich das Wichtigste. Ja. Was kostet denn der Castro? Der Castro ist ein guter, ne? Der Castro, Ey, weißt du, dass der Chan bei Leverkusen die 10 hat? Nee, hör mir auf. Ja. Echt? Das hat auch nichts mehr zu sagen. Ja, das sagt mir jeder, aber ich finde Fußballromantik. Fußballromantik. Keine Romantik. Ich finde es ja sowieso schön, ich habe ja sowieso gesagt, wir haben ja auch beim Stammtisch dieses schöne Sepia-Logo und so, man muss mal auch mal wieder was reinbringen, so aus den 70ern und so, finde ich sowas, ne? So wie Zeigler das auch macht, das finde ich richtig gut. Vor allen Dingen die Spielgeschwindigkeit. Ja, cool, ich habe ein ganz tolles Video gestern noch gesehen zum 12:0 von Gladbach gegen Dortmund. Das ist so komisch kommentiert, aber das war zu der Zeit halt Zeitgeist. Ne? Und das muss man sich manchmal auch mal antun. Um dann auch das Thema mal langsam ein bisschen voranzutreiben. Ist euch eigentlich auch aufgefallen, dass bei den alten Fußballübertragungen diese Vuvuzelas die ganze Zeit gelaufen sind? Ja, ist das so? Naja, du hörst die ganze Zeit immer so eine Tröte im Hintergrund. So und dann hörst du sowas wie... Das ist das Ladegerät von Pocho. Rummenigge auf... Müller, die Bayern sind von Tor für Bayern. Das hat er wirklich toll gemacht. So geht das die ganze Zeit. Deswegen gab es früher auch nie Live-Übertragungen, weil die Leute bekloppt geworden wären. Was haltet ihr von Maxim von Stuttgart? Der ist stark. Der ist gut, ne? Der kann aber halt an der Mannschaft leiden. Übrigens sehe ich gerade, das kann ich ja, ist das noch Podcast? Was? Dieses Gespräch jetzt hier? Ja. Dann möchte ich mich an der Stelle bei Nkari Jeka bedanken, die extra via Twitter den VfB willkommen heißen und ein Video von ihrem Stadion posten, und zwar in dieser Tilschift-Geschichte. Wahnsinnig schön, niedlich gemacht. Gucke ich mir gerade an, mit einer tollen Musik auch noch unterlegt. Man sieht auch direkt, dass im Stadion jetzt nicht unbedingt Platzmangel herrscht. Ich könnte fast schon sagen, dass eigentlich... Wer ist denn unsere Nummer 10? Keiner da ist. Der Raphael? Das ist so lächerlich. Also nee, wir haben keine Nummer 10, sehe ich. Aber hey, der Stadion ist direkt am Meer. Direkt am Meer, das sieht geil aus. Also kannst du sozusagen einen Kopfsprung vom Lichtmasten machen. Unser linker Flügel ist Leon Goretzka und unser rechter Flügel, da müssen wir jetzt eine Bombshell explodieren lassen. Also einen richtig fetten Spieler, ja. Das kannst mit Video Verfahren. Kannst du eigentlich mal verlinken. Ja, schick mal, dann mache ich das in die Geschichte rein. Ist das schön. Was? Mit Verfan? Verfan. Jefferson. Was haltet ihr von Virinha von Wolfsburg? Der kostet wirklich nur 6 Millionen und ist ein guter. Verfan gefällt mir besser. So ein Problemspieler, ne? Das wisst ihr. Finde ich überhaupt nicht. Immer konstant gut. Was haltet ihr von Sam? Sydney oder? Ja, genau. Ich finde ihn gut, aber der kommt nicht so richtig aus dem Arsch. In Leverkusen. Ist auch in Leverkusen, oder? Ja, ist auch ein Stammspieler. Ja, aber ich hab eigentlich gedacht, der wäre schon weiter zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, viele Spieler kommen aber wirklich auch erst mit Mitte 20 richtig zum Ausbruch, ne? Kruse ja. Und so weiter. Aber was die junge Dame da bei Sky gerade anhat, hier deine Süße hier von Sky, Chris, die hat aber, da ist aber Potenzial für einen Upskirt heute Abend, ne? Ja, habe ich auch gedacht. So, wer ist unsere... Ja, aber ist auch nichts geworden, Ricky. Was willst du machen? Ja. Was haltet ihr von Castro? Ja, habe ich ja eben schon gesagt. 10 Millionen. Ja, ist möglich. Also, ihr merkt, ich möchte den Verfahren nicht in meiner Mannschaft haben. Ja, dann nehm dir Gonzalo. Oder Götze, 45 Millionen. Da, Draxler, 22 Millionen. Ja, Draxler ist natürlich eine Sache, ne? Gündogan? Wir könnten eigentlich. Ich habe jetzt in Eigeninitiative auch den Schein schon mal für die 6 gekauft. Ja, na klar. Kostet ja nichts wahrscheinlich. 8 Millionen. Ja, ist okay. Ist gut, ne? Aber die hat tolle Waden, hat die, ne? Ricky, was sagst du, Schein? Bist du einverstanden? Schein, das ist doch der von Dortmund. Den finde ich eigentlich. Ey, der Gianni Vitello ist 2009 gestorben. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Chris. Das ist ein DJ, den kenne ich. Ja, ich nicht. Merkst du vielleicht auch an den Reactions? Ich dachte, es wäre Betroffenheit. Der war richtig gut. Der war. Der. Schade. Was sagt, guter Mann. Was sagt ihr zu Shaqiri? 16 Millionen? Der spielt doch nicht. Also, weißt du, ich höre immer nur solche Namen, die ich von auch gesagt habe. Ja, da hast du gesagt, nee, den kann man nicht nehmen, der kostet viel. Nee, ich habe gerade angekündigt, dass wir jetzt für die rechte Flügelseite eine Granate kaufen. Also für die rechte Flügelseite würde ich... Habt ihr euch eigentlich auch immer gefragt, ob ob man praktisch ein halbes Hähnchen zwischen den Schamlippen durchschneidet oder ob es praktisch Hähnchen gibt, die zwei Schamlippen haben. Wie, das verstehe ich jetzt nicht. Naja, wenn man unten also in der Mitte schneidet. Einer an der rechten vorbeischneidet oder was? Ja. Dann hat es immer noch zwei und das eine keins. Ja genau, ist es genormt, muss man die Schamlippen voneinander trennen. Ich weiß nicht, ob es da, wenn man da irgendwie eine Grillmobilausbildung macht, ob es da irgendwie einen berühmten Schamlippentest gibt oder so. Wer ist denn Koch? Ich habe noch kein gebratenes Hähnchen auseinandergeschnitten in der Mitte. Wieso schmecken eigentlich gebratene Hähnchen nicht mehr so gut wie früher? Habe lange keins mehr gegessen von so einem. Das habe ich mich aber auch schon mal gefragt. Das ist gar keine blöde Frage. Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich habe mir diese Woche nämlich eins geholt und Die Haut ist nicht mehr so wie früher. Innen drinnen ist es nicht mehr so wie früher. Man hat das Gefühl, man kriegt irgendwie so ein... Es ist nicht mehr so intensiv wie früher, finde ich. Ja, es ist total belangloses Scheißessen, was... Das könnte ich mir auch einen Hamburger kaufen und das formen wie ein Hähnchen. Das wäre genau das Gleiche. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Vom Geschmack nicht. Das ist einfach nur so Durchschnitt. Hast du dir das mal in so einem Wagen oder in einer Frittenbude geholt? Nee, in so einem, was vor Supermärkten da so steht. In so einem Wagen, der am besten noch ein Hähnchen auf dem Dach hat. Ja, super. Schmeckt eigentlich da auch am besten. Aber da würde ich dir empfehlen, dass du dir da eher ein Spießbratenbrötchen holst. Das schmeckt meistens besser. Ist das fertig? Ja. Bitte, was ist das? Das ist fertig. Nee, ja, das esse ich nicht. Ich hasse Fett. Ja, ich auch. Aber den kann, so viel Fett ist da eigentlich gar nicht unbedingt dran, wenn es richtig Brötchen ist da getränkt. Also ja. Nein, das meine ich nicht, das Fett. Du meinst Fett am Fleisch. Ja, genau. So. Also ich kann zum Beispiel kein Fleisch essen, das so ein bisschen leicht sehnig ist. Es muss, also mein Fleisch muss perfekt sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie perfekt das sein muss. Ja. Ich lege halt denselben Maßstab, wie ich an meine Grammatik lege, genau denselben Maßstab lege ich auch ans Fleisch. Deine Grammatik ist genauso unsehnig. Ja, genau. Rechter Mittelfeldspieler, jetzt kommt. Virinha, ja oder nein? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Gut, nein. Sydney Sam, ja oder nein? Kostet? Nö, ich finde ihn. Ich find kostet ihn 6 Millionen. Okay, dann nicht. Gonzalo Castro, kostet 10 Millionen. Wird viel spielen, darum ist das nicht. Er wird viel spielen. Ja. Torgefahr? Ja, auch. Er hat mal in einem Spiel 3 Tore geschossen. Ich glaube, es war sogar gegen den VfB. Also so, wir kaufen uns erstmal ein Stück. Übrigens, die letzte Folge ist auf Platz 9 bei den Sportcharts. Wir kaufen uns jetzt ein Stürmer? Wir kaufen uns jetzt einen Stürmer erstmal. Und danach können wir die beiden Probleme, die vakanten Problempositionen in unserem Club beheben. Stürmer, jetzt kommt. Es geht um eine Reise zum Axel Springer Verlag. Ja, da hast du natürlich recht. Ja, wer spielt denn? Wer wird denn richtig vorne reingehen? Aber es soll ja auch nicht so teuer sein. Ne? Wie viel haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch 58 Millionen, aber noch keinen zweiten Innenverteidiger und noch keinen Rechtsflügel. Ja. Ich gehe jetzt, glaube ich, ins Bett. Mir wird das alles viel zu. Oh, jetzt ist er ein Gladbach-Trikot an, der Markus Münch. Ja. Und Leverkusen, wa? Wir brauchen jetzt eine Sturmgranate. Und der ist ja unsympathisch, wenn der jubelt. Ibisevic. Habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Abdelaue. Ibisevic. Oh. Er wird spielen und seine Tore machen, bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass er spielen wird, aber mehr als 10 traue ich ihm nicht zu. Okay, Kiesling 13 Millionen. Wollen wir das machen? Absolut. Ja. Okay. Das ist ja einfach schon ein Schnäpple. Das ist Schnäpple. Das ist ein Schnäpple. Max der Röhrli. Ja. Max der Röhrli. Ja. Komm, gib dem Bub mal einen Röhrli. Du schon einen raus. So, jetzt aber ein rechter Mittelfeldspieler, kommt. Sag mal, bist du ein Neigschmeckter? Das höre ich doch. Du kommst doch auch irgendwo aus dem Kohlepott, hä? Jetzt sage ich. Sieht man euch gleich an, jetzt hat immer ein bisschen braun um den Nase rum. Oder? Werner. Komm, mach mal da die zwei halbe fertig. Für die zwei Buben. Mach mal die halbe fertig. So, ich guck mal. Was ist mit Alexander Meyer? Nee, den mag ich nicht. Aus persönlichen Gründen. Das hat zwischenmenschliche Gründe. Okay, nee, ist natürlich eine Aussage. Welche Position denn jetzt? Rechter Mittelfeldstürmer, Powermann. Powermann. Arjen Robben? Hat halt ein Tor geschossen. Kostet 22 Millionen, wollen wir das machen? Kann natürlich sein, dass er nächste Woche für 8 Monate ausfällt. Ja, das kann natürlich sein, ne? Wollen wir das machen, Robben? Ist natürlich ein Mega-Risiko. Denk dran, es gibt. Wie musst du dich denn da auf der Position auch festlegen, verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben doch gerade geklärt, dass wir auf jeder Position eine Granate haben wollen. Ja, aber ich meine, kannst du jetzt nicht einen Spieler holen, der sonst im linken Mittelfeld spielt und bei dir in der Aufstellung einfach aufs rechte Mittelfeld stellen? Ist doch völlig Latte, oder? Natürlich können wir das machen. Ja, dann nimm doch jemand anders. Ja, wen denn? Da gibt es Van der Vaart. Van der Vaart, der ist über dem Verfallsdatum. Moment mal. Raphael Van der Vaart ist mit meiner Ex zusammen. Da ist noch eine Rechnung offen. Ja, die ist doch angeblich auch schwanger. Von Ricky? Von mir nicht. Ja, ich habe ihr nur ins Gesicht onaniert. Das kann also nicht sein. Findest du sie heiß? Du, kennst du eine, kennst du alle. Aber naja. Ich sag mal so. Ich finde sie hot, muss ich sagen. Pass mal auf, die ist 35. Ja, die Frau ist, also es ist ja allgemein bekannt, dass Frauen eh schon kleinere Gehirne haben. Und sprich, die kann sich noch selbstständig bewegen. Und ach, Potsche, du hast recht. Ist ja fürchterlich. 35 Jahre alt. Was meinst du, wie die untenrum aussieht? Das ist Sodom und Gomorra. Nee, hast recht. Ekelhaft. Mittelfeldspieler, Freunde. Miley Cyrus. Die finde ich geil. Die finde ich auch geil. Boah. Jetzt habe ich Miles and More eingegeben. So nennt mich Miley. Mittelfeldspieler Ian Robben, sagt der Pocho, ist nix. Pocho, sagst du, ist nix? Wer ist nix? Ian Robben. Ja doch, aber ist teuer halt. Ne? 22 Millionen, wir haben noch 45. Für zwei Spiele. Nee, eigentlich mehr, wir bräuchten natürlich auch noch was für die Bank. Von daher, aber da geben wir nur 50 Euro oder sowas, was das wenigste ist. Dann nimmst du den Rest vom VfB. Den Rest vom VfB auffüllen. Kriegst du noch pro Spieler was dazu, glaube ich. Wir kaufen jetzt einen Robben auf rechts. Oh ja, komm. Fällt dir auch kein anderer ein? Gibt es überhaupt andere Spieler auf rechts? Nee, gibt es keine anderen. Der Uli Potowski ist ein ganz schlimmer Finger, glaube ich. Die sind, glaube ich, ein ganz richtiger Schmier. Das ist ein Pädophiler. Das soll ich meine Mutter so in dem Podcast erzählen, aber ich glaube, dass das ein Schmierlappen ist. Ich habe das Gefühl, der gräbt immer die alten Weiber da an. Ja, das ist ein Schmecklecker, ne? Ja, das ist mir immer so ein bisschen unsympathisch. So. Weil beim Tennis habe ich das auch schon gesehen. Da hat er sich auch immer an die geilen Co-Moderatorinnen dran gemacht. Ich sage jetzt nur noch, wen ich verpflichte. Ich verpflichte jetzt als Innenverteidigungspartner für Sané Dominguez für 10 Millionen. Der hat, glaube ich, 2 Elfmeter verschuldet. Er spielt aber oft. Und verschuldet Elfmeter. Das waren die 2 letzten diese Saison. Ja, 50% davon wurden gehalten. Ist doch völlig in Ordnung. Havre, den jetzt nicht mehr aufstellt. Tasky? Harris. Tasky? Ja, Tasky. Ricky? Ja, naja. Das ist halt schwierig. Ich meine, die Mannschaft wird nicht oben mitspielen. Die werden halt ein paar Gegentore kriegen. Eigentlich muss da auch wieder eine Mannschaft hier auswählen, die hinten gut stehen in der Regel. Solide Leute. Ich finde es gar nicht so schlecht, bei Gladbach zu gucken. Dann nehmen wir den Dominguez, ja? Was ist denn in Frankfurt hinten drin? Der Junge, glaube ich, ne? Das weiß ich aber nicht. Das werde ich ja nicht gefragt. Das ist der Junge, glaube ich, der da. Und was ist bei... Unser Mittelfeld, das da komme ich noch ein bisschen ins Spitzen. Ich muss jetzt ins Bett gehen. So, komm, wir klicken die Geschichte zu Ende, dann beenden wir zusammen den Podcast hier, komm. Aber zack ich jetzt, ich muss morgen um 6 Uhr anfangen zu arbeiten. Okay, wir kaufen jetzt den Dominguez für die Innenverteidigung. Auswählen, bumm. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Ersatzspieler. Wir haben jetzt noch, überraschenderweise, 13 Millionen über. Ja, dann nimm doch 4 Spieler für je 3 Millionen. Also dann haben wir vorher Geld gespart. Für die Bank. Sag ja, die Ideologie ist das Eigentliche, was zählt. Ja, du guckst am besten bei den Aufsteigern, weil die sind meistens noch günstiger. Per Kluge zum Beispiel. Das ist auch so ein Stinkfinger, du. Kluge ist eine Nazi-Sau, sag ich dir. Ja, meinst du? Mhm. Warum, weil er immer den Kopf rasiert hat? Oder ja, was? Ja, du musst vorstellen, dass das der letzte Ferken zu Elber-Podcast ist. Warum? Weil wir den Axel Springer Verlag anzünden wollen. Wird wahrscheinlich wegen einer einstweiligen Verfügung erstmal gesperrt werden hier, nachdem du Uli Potowski als Pädophil, Herr Kluge als Nazi und Axel Springer damit drohst, das Gelände anzuzünden. Nur noch, dass du einen Holocaust leugnest und ich glaube, dann haben wir alles voll. Wahnsinn. Ja, fürs Mittelfeld noch ein Quist. Kann er was? Der spielt nicht so. Nee. Ja, ach so, für die Bank. Ach, was weiß ich, Chris, drück doch auf irgendwelche Nippel da. So, ich gebe jetzt einen von Stuttgarts A-Mannschaft auffüllen lassen für maximal 500.000. Dann. Genau, ich gehe ins Bett. So, wir gehen jetzt alle ins Bett, Ricky. Brauchst du gar nicht so scheinheilig tun. Wieso scheinheilig? Ich gönne das doch jedem. Dass du jetzt ins Bett gehst? Nee, das, wenn er jetzt nicht ins Bett gehen müsste. Achso, ich muss nicht ins Bett. Ich muss morgen um 6 schon wieder arbeiten, dann komme ich nach Hause, dann muss ich zum Küchenladen und abchecken, was da abgeht. Und danach gehe ich grillen zu den Schwiegereltern und dann ist auch schon wieder der Samstag rum. Und dann geht es Sonntag früh weiter mit einem gepflegten Frühstück, / Brunch bei einer befreundeten Familie. Ja, und dann muss ich nach Hause. Ach genau, dann muss ich nach Hause und arbeite weiter an meinem neuen Finanzkonzept. Mhm. Da will ich ja jetzt, bin ich ja jetzt wirklich knapp davor, entweder reich zu werden oder bettelarm. Mhm. Aber ich stehe drauf, wenn das fällt. Living on the edge. So ja, man weiß halt ganz genau, was einen erwartet. Entweder scheiße oder gut. Oh, hier steht's. Bundesliga-Top-Transfers. Mhm. Götze 37 Millionen. Der Raphael ist dabei. Das könnte man nochmal sagen. Kaufe ich noch. What? Den Can kaufe ich noch. Den Emre. Ja. Raphael. 5 Millionen hat der gekostet. Er steht aber ohne Artikel da, ne? Nicht der Raphael. Das ist sehr seltsam. Das wird ein anderer sein. Ich denke auch, ja. Den Sokratis hätte man vielleicht in der Innenverteidigung gut brauchen können. Ja, hätte. Fahrradkette. Joghurt, nice. Marionette. So, ich würde sagen, wir beenden das jetzt auch, weil Ricky muss ins Bett und ich schwitze. Ich erhoffe mir noch, dass ich jetzt durch lautes Trampeln die Frau aufwecke und doch noch zum. So, ich würde sagen, der nächste Stammtisch findet dann live vom Axel Springer Verlag statt. Und ich habe mir extra, einen Rausschmeißer-Gag rausgeschrieben heute. Oh. Und zwar, also ich sage jetzt was und dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich sage, Ende gut. Hanebutt. Eieiei. Holli ho. Ricky, komm, jetzt sag doch nochmal was. Das gibt's doch gar nicht. Dass man dir aber auch alles aus der Nase ziehen muss. Ich gehe nur in mich. Die letzten Worte müssen immer weise gewählt sein. Ja, ist wahr. Da hat er recht. So. Tschüss. Das dachte ich mir, dass das kommt. Jetzt sind es da nicht die letzten Worte gewesen. Genau deswegen habe ich erstmal so eine Blendgranate losgelassen. Freddy Bobic, sage ich dir nur. Ja. So, jetzt dann wirklich die wahren letzten Worte.